Mit Kimi fangen ja eigentlich relativ viele Songs auch im Ending-Bereich an. Kimi no, Kimi to, Kimi, nicht Räikkönen, aber der passt auch an. Hallo und herzlich willkommen zum 119. Conancast und damit gleichzeitig auch dem letzten News-Podcast. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen zum 119. Conancast und damit auch zum letzten Conancast in diesem Jahr. Wie gewohnt von uns ein Jahresrückblick, wo wir nochmal alle Geschehnisse der letzten 12 Monate Revue passieren lassen. Also falls ihr bisher keinen einzigen News-Podcast von uns gehört habt, hier kriegt ihr die volle Ladung an News und Informationen, unterteilt diesmal in einen Deutschland- und in einen Japan-Teil, die wir unterschiedlich bestreiten werden. Zunächst starten wir mit dem Deutschland-Teil und da begrüße ich sehr herzlich Kevin. Hallo Kevin. Schönen guten Abend. Mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo, ein letztes Mal in diesem Jahr. Genau, da starten wir zunächst einmal mit ein paar internen Sachen, was so in diesem Jahr bei uns alles passiert ist. Zunächst zum Conancast. Da nochmal der Hinweis, dass wir ab sofort auch bei Spotify verfügbar sind. Also, falls ihr einen Spotify-Account habt oder da überlegt, euch einen zu machen, macht ihn euch und abonniert gerne uns dort. Da sind wir natürlich auch als Conancast zu finden. Ja, genau. Ansonsten suchen wir natürlich auch immer gerne nochmal neue Mitstreiter, falls ihr mal in einem Podcast mit dabei sein möchtet, falls euch das interessiert, ihr bei Detektiv Conan euch ein bisschen auskennt, dann gerne einfach mal uns kontaktieren, @ConanNews überall. Ich werde die Verweise auch am Ende des Podcasts nochmal sagen, also dranbleiben bis zum Ende, lohnt sich. Ja, genau. Freuen wir uns immer sehr. Gut, dann weg vom Conancast, in Eigenregie hier. Machen wir weiter mit der Community. Wir haben ja unser Conan-Wiki, Conan-Forum und Conan-News. Da sind einige Sachen auch in diesem Jahr passiert. Das wollen wir gerne einmal rückblickend betrachten. Zunächst einmal haben wir im Januar unseren Discord-Server gestartet. conannews.org/Discord. Da könnt ihr gerne kostenlos beitreten und mit anderen Fans diskutieren, auch über die neuen Folgen bei ProSieben Max und weiteres. Ja, mit Pauken und Trompeten und wir haben da ja schon zahlreiche Mitglieder, nicht wahr, Kevin? Der ist ja wirklich am explodieren. Ja, also wir knacken bald die 700. Boah. Ja, sensationell. Und haben mittlerweile auch zwei Chat-Moderatoren dort aktiv. Ja, da haben wir den schlurfenden Kokoro und Wolf Mittner. Genau, ja. Vielen Dank, dass ihr uns dort so tatkräftig unterstützt. Das ist wirklich immer sehr hilfreich. Man kann ja als ja, Forenteam auch nicht immer ein Auge drauf werfen. Von daher gut, dass wir da Verstärkung haben. Falls ihr denen über den Weg laufen solltet, wisst ihr, wer sie sind. Ja, zudem hatten wir noch einen speziellen Gast mehrfach bei uns auf dem Discord-Server, nämlich Tobias Müller. Also, falls ihr Interesse daran habt, einen Chat mit Tobias Müller zu bestreiten oder mal alte Chats mit ihm nachzulesen, könnte es vielleicht auch ein Anreiz sein, mal beizutreten und ja, Mitglied von uns zu werden. Ja, definitiv. Er war jetzt schon ein paar Mal bei uns. Ich meine, vier Ich glaube auch Mal, glaube ich. viermal. Bitte? Vier. Ja, Vier würde ich auch okay. sagen, ja. Danke, danke, danke. Ja, und meistens unangekündigt, also für die Server-Mitglieder unangekündigt. Ich habe mich mit ihm ein paar Mal kurzgeschlossen vorher, aber er ist eher so der Typ, der, ja, er kracht einfach die Tür auf mit den Füßen und dann, hallo, hier bin ich und Ja. dann geht's los, ja. Und das machen dann auch Fans besonders viel Spaß. Den Spaß hatten aber auch alle anderen, wie man gemerkt hat. Und das freut auch natürlich sehr, wenn man das sieht. Wie alle die Fragestunden genießen, ihn wirklich sehr belächelt haben. Ja, waren coole Momente, auch wie wirklich alles zusammengebrochen ist. Also ohne den Bot von Karasuma hätten wir die gar nicht alle begrüßen und in den richtigen Kanal lenken können. Also das war schon sehr beeindruckend, was da an Masse an neuen Menschen reinkam, die irgendwie monatelang nicht zum Server mitbekommen haben, aber sobald Tobias Müller da ist, Ja, dann dann. wissen alle ganz genau, dass es den Server gibt und dann kommen die auch auf einmal alle rein. Ja. Ja, ist ja auch was Besonderes sozusagen, wenn man da plötzlich einen echten Synchronsprecher mit im normalen Chat hat und ganz viele Fragen stellen kann, die man sonst ja nicht unbedingt irgendwo los wird oder sogar beantwortet bekommt. Von daher hat man schon sehr viele interessante Einblicke erhalten und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, macht auf jeden Fall Spaß, das auch nochmal nachzulesen. Ja, dann hatten wir im Januar vom Conncast, mal wieder zum Conncast zurückzukommen, es gibt ja kein schöneres Thema, einen Spezialpodcast, den Kevin für uns bestritten hat in Kooperation mit Crunchyroll, legal, illegal, total egal. Hat Spaß gemacht, nicht wahr, Kevin? Ja, hatte. Ich konnte mich auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Es war wirklich dieses Jahr, es kommt mir länger her. Tatsächlich viel länger. Aber ja, also es ist ein Dauerbrenner natürlich, ne? Es geht ja wirklich immer um dieses Thema. Und vielen ist es natürlich total egal, auch heute noch. Darum ein wichtiger Podcast, denke ich, den man immer anhören kann. Also egal wann, es ist immer aktuell. Denn das Thema wird einfach nicht alt. Schade eigentlich. Aber definitiv immer noch hörenswert. Unter anderem natürlich deshalb, weil er sich nicht geändert hat. Ja, In der genau. Thematik. Wäre schön, wenn die Thematik total egal wäre, aber das ist sie leider nicht. Ja. Also der René von Crunchyroll, toller Typ, gerne reinhören. Er hat immer was Gutes zu sagen und auch zu twittern. Ja. Langweilig wird ihm so schnell nicht. Jo, im Februar waren wir dann, beziehungsweise genauer gesagt, Kevin und Olli in Berlin mal wieder zu Gast bei der Synchronisation von Episode One. Was habt ihr denn da so Schönes mitgenommen? Ja, da haben wir ja bereits breit und lang drüber gesprochen gehabt, damals schon. Aber ich sag's auch gern nochmal, also es war wirklich sehr schön, das Ganze zu sehen, also überhaupt erstmal eingeladen zu werden. Wir sind überaus dankbar dafür und wurden sehr freundlich in dem Synchronstudio aufgenommen und konnten dann bei den Synchronisationsarbeiten zusehen, wie das denn alles da getaktet wird und wie dann die Anweisungen von der Regie kommen. Und ja, es war einfach nur wunderbar, das auch mal in der Realität zu sehen. Bisher kannte ich das nur von einigen Extras auf DVDs, aber so in der Realität dann nochmal die, ja, dieses Aufnahmestudio zu sehen und wie das da alles dann abläuft und ja, einfach nur sehr schön. Vielen lieben Dank, dass das möglich gemacht wurde. Und ja, wie wir nun mittlerweile jetzt auch wissen, ist ja Episode One ein wunderbares Produkt geworden. Ja, also definitiv. Ich denke nach wie vor eines der besten Conan-Synchros überhaupt. Habe ich damals schon gesagt, genau stehe ich dazu. Wichtig auch finde ich muss es einfach nochmal erwähnen, wir haben ja auch gesehen den lieben Herrn, der Yusuke Kokudo gesprochen hat. Ja, Thomas Petro. Genau, und später auch noch gestorben ist. Und Ja, das war ja dann leider. auch tatsächlich seine mutmaßlich letzte Synchronrolle überhaupt, was den Moment ja umso magischer gestalten ließ, wenn auch natürlich nicht unbedingt Positiv. erfüllender, ne? Ich meine, ist ja immer noch tot. Also natürlich magisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch sehr traurig. Ja. Definitiv, ja. Ja. Dazu hatten wir auch einen kleinen Nachruf verfasst, wer den lesen mag, conannews.org. Die Kurzfassung ist, das denke ich, um es mal kurz zu fassen, Olli und ich hatten viel Freude, ihm zuzuhören und zuzusehen, aber auch Philipp und ich hatten viel Freude, ihm zuzuhören und Ja, zuzusehen. definitiv. War ja ganz nett mit dem Wasser und mit Ja. mit der magischen Mit der Formel, die. genau, ja genau. Und mit auch dem Satz, den wir, glaube ich, niemals mehr vergessen werden. Das wurde aber auch Zeit, ne? Also. Ja, im März feierten wir dann das 10-jährige Bestehen der Detektiv Conan Community, genauer gesagt des Conan Wikis. Inzwischen haben auch Conan News und Conan Forum nachgezogen. Die wurden ja im Oktober und November, meine ich, gegründet, 2008. Also jetzt 10 Jahre, alle drei Seiten alt. Das haben wir natürlich entsprechend gefeiert, uns bei allen treuen Fans bedankt, ein Gewinnspiel veranstaltet. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer nochmal vielen, vielen Dank an alle, die in den letzten 10 Jahren mitgewirkt haben. Das kann man nicht oft genug sagen. Und auch an alle, die nach wie vor heute noch mitwirken. Bitte, bitte. Jo. Ja. Genauso gab es im März auch noch die Leipziger Buchmesse, wo wir vor Ort waren, beziehungsweise Manga Comic Convention. Da gab es ja ein großes Schneechaos. Wir waren aber trotzdem vor Ort, haben uns da durchgekämpft. War auch sehr interessant, interessantes Erlebnis dort mal wieder, wie gewohnt. Ja. Ja, das Schneechaos war in der Tat sehr interessant, ja. Ja, das war nicht gewohnt, das war sehr ungewohnt, aber ja. ja. Im April hatten wir dann, genau gesagt, am 1. April, Kenner werden jetzt schon wissen, was kommt, haben wir einen Sprecherwechsel in der Purpurrote Liebesbrief, also dem 21. Film, bekannt gegeben von Kase. Exklusiv-News bei uns quasi. Mhm. Oder nicht so ganz. Ja, es war nämlich ein April-Scherz. Ja. Na gut. Was? Ja, da hatten wir das extra schön pfiffig ausgedacht, dass alle paar Worte der Sprecher wechselt. Mal ja. Robin Kahnmeier, mal Oliver Feld, damit auch wirklich alle zufrieden sind, aber... Mit der Heiji-Stimme, ne? Ja, die ist ja katastrophal, ja. Ha. Also, hätte man auch gar nicht besser machen können, also... Ja, jeder hat mal was zu sagen und immer abwechselnd, ja. Klar, manchmal muss man auch mitten im Satz wechseln, aber... Ja, ja so, so ist das. Nehmen, ne? Wenn man die beste Synchro will. Ja, die gibt's nur bei uns, mit unserer Unterstützung. Ja. Besser nicht, ne? Ja. Ja, im Mai hatten wir dann den alljährigen Charakter-Contest bei uns im Forum, der dort stattgefunden hat. Wir hatten auch einen Livestream dazu gemacht, den findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/connennews. War wieder sensationell, dieser Charakter-Contest hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht, auch wenn der Täter es leider nicht geschafft hat zu gewinnen. Der aber Täter! Nächstes Mal kommt der Täter. Der muss den wieder abholen. Also, das war sehr packend, das mit dem Täter. Nächstes Jahr ist er gar nicht erst wieder dabei. Oh, das kann natürlich auch sein, ja. Der war ja dieses Jahr sowieso nur Füllwerk. Er war zu beliebt, ja. Und jetzt haben wir neue Charaktere ja auch, mit denen wir das theoretisch füllen könnten. Haha. Ja. Schauen wir mal. Kogoro hat übrigens gewonnen, falls es jemanden interessiert. Ja, Mori. Interessiert niemanden wirklich. Nee, nur Platz 2 oder 3. Vielleicht Steffen Hauptdruck. Den zweiten Platz ist der einzige, der zählt. Genau, zudem waren wir auch im Mai auf der Dokumi, auf dem Japan-Tag, im August auf der Animagic, also wieder volles Convention-Programm. Hatten wir auf der Dokumi mitgenommen. Nicht auch ein Gewinnspiel mit Kase? Ah, ich glaube, das war das Vorjahr. Ah, guck mal. Ja, das war im Jahr so davor. Alt bin ich schon. Da würde ich mal den letzten Jahresrückblick reinhören. Ja. Versprochen, versprochen. Ja, ich höre nochmal rein. Ja. Ja. Curaçao war das Lösungswort. Das ja, Curaçao. Curaçao, ja. Jetzt kann man es ja sagen, ne? Die Gewinnspiel kommen ja, nach genau. Tudel noch ein. Ja, ich hoffe, das Lösungswort ist dann 2019 nicht das gleiche. Wäre schön, wenn wir wieder eins machen. Vielleicht gibt es ja die Option dazu. Mal sehen. Ja, war auf jeden Fall wieder schön. Schönes Convention-Jahr. Zudem haben wir, ich glaube, Olli war noch auf der Konichi, nicht wahr? Hast du auch noch ein paar Eindrücke, die gehabt, die wir bei Instagram unter anderem gepostet haben. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ja, genau. Dann im August. Seit August ist Black Wermut bei uns im Forum keine Administratorin mehr. Genauso seit Oktober Detective Den, wie auch immer man den Namen aussprechen mag. Ich hätte immer Den gesagt. Den, meinetwegen auch so. Kein Wiki-Administrator mehr. Vielen Dank an beide, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt habt. Die letzten Jahre, muss man ja tatsächlich sagen. Ja, definitiv. Detective ja. Den ja seit 2014 ungefähr, ne? Oh, krass, ja. War immer bei den Episoden, aktuellen japanischen Episoden, immer sehr fleißig dabei. Inzwischen auch wieder, wie ich, glaube ich, mitbekommen habe. Eine goldene Hand, die hin und wieder mal einen goldenen Finger noch rührt, ja. Ist mir auch aufgefallen. Also genau. Die Rückkehr kann nicht mehr lange dauern, ne? Genau. Also, was ich damit sagen will, würden wir uns natürlich freuen, ne? Also bei allen. Bei das jedem, ist immer so, ja. Wirkend war, eine Rückkehr erfreut immer. Ja. Bekannte Namen sind genauso gern gesehen wie völlig neue Namen und gerne auch IP-Adressen. Ja, man muss ja dazu sagen, wir machen das ja alles ehrenamtlich, also keiner kriegt dafür irgendeinen Cent, also kann man auch nicht verlangen, dass sie hier... Seit Jahren... Ja, seit Jahren ist Olli hier unbezahlt im Conan-Cast. Das regt ihn immer noch auf. Ja, ich warte immer noch auf den ersten Lohn. Ja, also wenn man da keine Zeit mehr hat, um dieses Ehrenamt auszuführen, ist es ja klar, dass man dann eventuell zurücktritt oder dass sich andere Lösungen finden. So ist das nun mal. Aber wir freuen uns immer, wenn vielleicht die Zeit wieder da ist und man wieder zurückkehrt. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Genau, von daher gibt es auch in dem Sinne, ich nenne es mal so, keinen Druck, ne? Genau, genau, einfach alles ganz entspannt. Basis, er macht, so gut er kann und so gut er will. Und wenn er mal nicht mehr kann oder nicht mehr will, dann, ja. Ist das auch okay. Genau, irgendwann dann wird der Lohn halbiert von 0 auf 0. Ja. Muss man was zurückzahlen? Ja, das kann man auch tun. Irgendwie muss man den Server ja finanzieren, ne? Ihr könnt auch gerne spenden, aber den ja, Link nenne ich jetzt hier nicht. Ja, dann noch der Hinweis, dass wir auch im Juni, August und September Exklusivmeldungen hatten, wo wir den Inhalt von Karate und Orchideen, Band 94 und Aufgewacht Kogoro enthüllt haben, beziehungsweise bei 94 steht ja eigentlich fest, wir haben die Farbseiten dazu exklusiv enthüllt. Nicht wahr, Kevin? Ja, also genau, enthüllt. Wir haben die halt, Steffen hat ja immer uns die Bände sehr früh zugeschickt und das war nicht zum Anlass, als Sneak Peek schon mal die Farbseiten zu präsentieren, die ja auch sehr beliebt waren. Und definitiv, ja. Ja, genau. Ich meine, ist ja auch immer ein Hingucker, ne? Kommt ja nicht so oft vor, dass es die gibt in Deutschland. Beziehungsweise das zweite Mal überhaupt nach Band 84. Ja, okay, genau. 84, ja. Genau, also von daher gerne annehmen, die Farbseiten. Solange die erste Auflage noch verfügbar ist, einmal weg, nur noch schwarz-weiß. Und das will ja wohl keiner haben, oder? Also. Ja, ich würde vorschlagen, ihr bunkert euch 10 Bände und verkauft die in 2 Jahren teuer bei eBay. Ja. Das macht ihr natürlich nicht. Sondern lest die alle 10 Mal. Kapitalismus, warum nicht? Dann noch vielleicht ein kurzer Ausblick, weil wir jetzt auch so viel über Conventions gesprochen haben, auf unseren Convention-Plan 2019, wo ihr uns auch gerne mal treffen könnt. Das ist ja immer, man muss ja häufig sehr lang im Voraus planen, nicht wahr? Deswegen sind wir natürlich auch schon fleißig am Vorausplanen und was schon bekannt ist. Wenn ihr genaues wissen wollt, schaut einfach bei uns vorbei im Conan-Forum, also conanforum.org. Da seht ihr immer ganz genau, wo wir sind, wann wir dort sind, wo ihr uns treffen könnt und so weiter und so fort. Und natürlich spontan auch bei Twitter, Facebook und Co. Ja, genau. Also Japan-Tag sind wir auf jeden Fall wieder dabei 2019. Animagic ist auch schon geplant. Weiteres wird sich noch sehen, nicht wahr, Olli? Wo bist du ja, noch? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, in Dokumi und Konichi sind ja immer von Interesse und wir werden sehen, was das nächste Jahr bringen wird. Genau, also schaut gern vorbei. Wir freuen uns immer sehr, bekannte oder unbekannte, noch unbekannte Gesichter zu sehen. Wir sind auch nicht böse, beißen nicht. Ja. Nee, also genau, ihr dürft uns anschauen, aber nicht anfassen. Also, ne? Genau. Autogramme gerade noch so, aber nein, Spaß natürlich. Aber nur, wenn ihr Stift und Papier mitbringt. Ja, wir haben keine Autogrammkarten leider. Nee. Ja, dann springen wir über, um hier mal von den internen Sachen wegzukommen, zum Anime in Deutschland. Da haben wir normalerweise einen Bereich, wir haben diesmal ein paar mehrere Bereiche, weil es einfach so viel ist, wie gewohnt. Wir beginnen mit dem wohl brisantesten Thema, nämlich Pro7 Max, wo jetzt auch die neuen Folgen laufen. Und wir gehen einmal ein bisschen durch, was so passiert ist in den letzten 12 Monaten. Bei Pussy Max hat sich ja wirklich sehr, sehr viel getan. Zunächst einmal sind wir ja im Januar gestartet mit den Filmausstrahlungen. Erstmals bei Pussy Max, Film 1 bis 4 wurde dort gezeigt an Neujahr. Und anschließend gab es jeden Freitag einen weiteren Film, bis zu Film 10 erstmal. Später wurden dann auch die weiteren Filme präsentiert, immer am Freitag. Und es waren sogar ab Film 14 die Deutschlandpremiere immer. Ja. Also Film 14 bis 19, meine ich, oder lief 20. auch? Ja. Bin ich mir jetzt, ich glaube, 20. lief auch, in der Deutschland-Premiere. Zudem liefen noch die Wiederholungen bis August von den 333 Folgen. Also wir sind ins Jahr gestartet quasi mit, glaube ich, Folge 120, 130 oder so. Und dann lief Conan halt noch weiter mit den 333 bekannten Folgen. Die Zahl, die niemand, nie, kein Conan-Fan jemals vergessen wird. Vielleicht in 10 Jahren weiß es niemand mehr, dass 333 Folgen mal die magische Zahl war. Ach, man wird sehen. Ah, ich glaube, das vergisst niemand. Ja, traurigerweise, ja. Umso schöner, dass es jetzt weitergeht. Genau. Ja, im April wurden erstmals neue Anime-Folgen angeteasert. Zwischen Mai und August musste sich Conan dann den Sendeplatz, wo noch Doppelfolgen vorher liefen, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dann mit Superkickers 2006 teilen, passend zur WM in Russland, gab es dann Superkickers 2006. Ja. Also noch eine Folge, Conan pro Tag. Ja, und dann im Juni auch die, ja, sensationelle Meldung, dass neue Conan-Folgen kommen, nämlich ab dem damals noch 22. Oktober sollten sie starten. Ja. Später wurde das dann auf den 19. Oktober vorgezogen. Glaube ich, keiner böse drum. Nee, tatsächlich nicht. Es ist ja mit Pauken und Trompeten, wie es bei uns im Thread im Forum so schön heißt, gestartet. Mit dem Fünfteiler und Episode One, wo wir gerade eben auch schon drüber gesprochen haben. Ja. Genau. Nach der Bekanntgabe der neuen Folgen sind dann nach und nach auch weitere Informationen durchgesickert, dass diverse Sprecher bleiben und traurigerweise auch, dass Conan erstmal ersetzt wurde, nämlich durch Gintama. Der Sendeplatz ging also verloren bis zum 19. Oktober, also zwischen August und Oktober, kein Conan im TV. Dafür kehrte er dann umso fulminanter zurück und läuft nach wie vor bei ProSiebenMax. Und im Dezember sollen sogar 8 Filme zu Weihnachten ausgestrahlt werden, also jetzt quasi die nächsten Tage. Ja, rückblickend muss man sagen, dass diese Gintama-News zwar relativ bedeutungslos erscheint, aber wenn man sich quotentechnisch die Performance der neuen Folgen gerade zu Anfang ansieht, da muss man sagen, das Gintama-Ding, dass da eine Pause zwischen den Wiederholungen und dem Beginn der neuen Folgen lag, hat, glaube ich, Conan sehr geschadet. Ja, glaube ich auch. Und lässt sich auch schwer von der Hand weisen, wenn man, wie du sagst, schon vergleicht ne, mit den Ausstrahlungen der alten Folgen, dann die Pause und dann die neuen Folgen. Und dann zwischen Gintama hat den Quoten nicht gut getan. Nee. Also die alten Folgen liefen ja tatsächlich... Die Serie Gintama in den Dachzinnen oder so. Nee. Aber ja, der Sendeplan war weg und dann offenkundig dachten dann einige, ja, das war's mit Conan und dann haben die treuen Quotenbox-Besitzer nicht mehr wieder eingeschaltet. Auch als Conan wieder lief. Das war schlecht. Ja, definitiv. Und die alten Folgen in Anführungszeichen liefen ja auch gut. Die neuen starten jetzt auch immer besser, kommen gut ins Geschäft, sage ich mal. Nee, das muss man ja absehen, das ist ja noch nicht wirklich viel gelaufen. Okay, ich glaube ein Viertel ist ungefähr jetzt durch, ein Drittel ungefähr, um und bei. Ja, schön finde ich aber auch, dass die Filme alle Jahre wieder zurückkehren auf den weihnachtlichen Neujahrssendeplätzen. Wir haben ja jetzt auch wieder Film 1 bis 8 und zu Neujahr kommt ja Episode 1 und das Verschwinden des Conan Edogawa, also die zwei TV-Specials nochmal bei ProSiebenMax. Also offenbar bleibt sich der Sender da treu, was ich sehr, sehr schön finde. Solche Specials und Filme sind ja immer super. Ja, vor allem, weil sie eigentlich ja eine Stange Geld kosten, ne? Eine richtige. Also ja. 20 Euro pro Film oder so hat ja nicht jeder und das mag nicht jeder gerne aufwenden. Während die Folgen ja, also vor allem die alten Folgen ja immer irgendwo zu sehen waren. RTL 2, Viva, ProSiebenMax, jetzt auch ProSiebenMax in der Mediathek, also und Anime On Demand. Also, wer Conan sehen wollte, auch legal, hatte viele Möglichkeiten. Ja, also das Angebot ist definitiv gewachsen, das ist auch immer sehr schön. Und vor allem auch das ProSiebenMax ist halt, das ist halt immer noch die größte Basis. Ich meine, wenn man DVD veröffentlicht oder bei Anime On Demand online stellt, ja, das bringt auch was, aber hauptsächlich zählt natürlich trotzdem immer noch der Anime im Fernsehen. Das ist ja, denke ich, klar, um neue Fangruppen vor allem zu erreichen. Ist ja auch kostenlos, ne? Ja, das spielt wahrscheinlich dann mit rein. Gut, dann gehen wir über zum weiterhin Anime in Deutschland, aber der DVD-Veröffentlichung bei Kase. Ich hatte das vorhin ja schon angerissen. Es geht natürlich immer noch weiter. Wir hatten zwischen März und Dezember jetzt die Boxen 4 bis 7 veröffentlicht bekommen. Also ganz frisch auf dem Markt ist Box 7. Ihr könnt euch alle natürlich weiterhin kaufen, bei uns auch im Amazon-Wikishop. Und auch bei Anime On Demand geht's fleißig weiter. Da kommen jeden Sonntag 2 neue Folgen. Wir sind mittlerweile bei 190 Folgen bei Anime On Demand angekommen. Also auch ein ganz schönes Brett, wenn ihr da die alle nachgucken wollt. Da solltet ihr euch mal ein Jahr Urlaub nehmen. Nicht wahr, Olli? Okay, mach ich. Ja. Das ist jetzt offiziell abgesegnet. Dass 2 Folgen pro Woche zu wenig sind. Also klar, man hat dann für immer, man hat immer so ein, es kommt immer was nach. Aber jetzt sind wir ja schon tatsächlich so aktuell, wer will denn das kaufen? Ja, das Problem ist ja, dass Anime On Demand damit auch gewissermaßen der DVD-Veröffentlichung Schritt hält. Also wir waren bei Anime On Demand, also Box 6 schließt ja quasi die zweite Staffel ab und genau als diese Box 6 rauskam, waren wir auch bei Anime On Demand ungefähr in dem Spektrum, dass wir auch die Staffel abgeschlossen haben. Also es trifft sich schon sehr gut, aber ich kann verstehen, wenn man ja sagt, oh, ich gucke gerade Folge 370 bei ProSiebenMax, Ja, Folge 190 habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Wobei 191 bis 92 ist das Organisationsspecial, nicht wahr? Da hätte ich schon wieder Bock drauf, aber. Also nächsten Sonntag dann, ne? Ja, genau. Da sitze ich bei Anime On Demand vorm Flimmerkasten, ja. Mit einem schönen Abonnement. Genau. Aber schön, dass es auf jeden Fall weitergeht. Und ich hatte ja schon, glaube ich, in einem letzten News-Podcast gesagt, die DVD-Box 7 wurde ja gar nicht offiziell angekündigt, sondern ist irgendwie unter der Hand erschienen sozusagen. Also war Ja, die irgendwann wurde mal. auch sogar eine Woche verschoben. Ja, war irgendwie Also die mal. wurde ja genau nicht angekündigt, aber bei verseonline.de und auch bei Amazon Ja. stand vorher ein anderes Datum und das hat man dann heimlich schnell und leise um eine Woche verschoben gehabt. Auch in der Strategie, man kündigt gar nichts mehr an, um es dann einfach heimlich still und leise verschieben zu können. Das ist natürlich Ja, aber die haben es trotzdem mitbekommen, ne? Wir sind halt connennews.org, die Detective. Nee, die sind wir nicht. Ja, aber die Reise kommt später. Ja. Also schön, dass es weitergeht. Man weiß gar nicht, wie weit es jetzt weitergeht, aber ich denke mal, Staffel 3 wird man noch zu Ende veröffentlichen, mindestens. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Staffel 4 und Staffel 5 dann auch noch irgendwann folgen werden. Es scheint ja gut zu laufen, gut zu verkaufen. Das ist ja immer das ausschlaggebende Kriterium. Lustig wäre ja, wenn man die dritte Staffel noch zu Ende macht, dann merkt man, oh, irgendwie, die Verkaufszahlen werden immer schlechter. Die alten Folgen ziehen nicht mehr. Na, wisst ihr was? Dann machen wir einfach mit den neuen Folgen weiter. Die mögen doch alle. Und jeder macht neue Folgen. Ja, Und dann wir lässt man die vierte synchronisieren Staffel Staffel einfach 6. aus. Ja, Oh, jetzt kommt. Oh, wow. Also, das ist eine Strategie, ey. Das ist. Okay, lieber nicht. Nein. nee, lieber nicht, lieber nicht. Das empfehle ich keinen Kasee-Mitarbeiter. Ja, gut, soweit zur Serie, die auf DVD veröffentlicht wird. Es wird noch was anderes auf DVD und sogar auf Blu-ray veröffentlicht. Was kann das denn sein? Das sind doch die Filme. Da gibt es auch einiges zu berichten. Wir haben natürlich wieder einen neuen Film, aber auch ein paar alte Filme. Denn seit Februar bekommen die alten Filme bei Anime On Demand HD-Upgrades. Also beginnt bei Film 1 bis hin zu Film 13. 13, Also es genau. fehlen, glaube ich, jetzt nur noch ganz wenige Filme bei Anime On Demand. Ich meine, Film 15, 16 ungefähr. 2, 3. Viele fehlen nicht mehr. Vielleicht kommen die auch demnächst noch. Aber es hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Also sehr viele Filme jetzt bei Anime On Demand verfügbar. Das ist ja immer sehr gut. Ja, also die HD-Upgrades begannen im Februar. Genauso im Februar wurde angekündigt, dass Film 21, der purpurrote Liebesbrief, im September erscheint. So, das ist ja auch der alljährliche Rhythmus bei Kase. Man kündigt im Winter an, also Februar, März, irgendwie da, dass im September, Oktober was erscheinen soll. Und genauso war es dann ja auch tatsächlich. Ja, zwischen März und September wurden dann auch die Filme 1 bis 13 auf Blu-ray veröffentlicht. Die waren ja vorher bisher nur auf DVD verfügbar. Die Blu-ray-Veröffentlichung begann ja damals bei Film 14 und jetzt haben sie auch Film 1 bis 13 zwischen März und September immer nachgeschoben. Es lief, wurden immer zwei Filme gleichzeitig veröffentlicht, also Film 1 und 2 und dann Film 3 und 4 und so weiter und so fort. Nur Film 13 war dann am Ende alleine übrig und musste ja, alleine veröffentlicht werden. Aber ich glaube, mit Film 21 zusammen, wenn ich mich nicht irre. Oder mit der DVD-Box. Ja, wie auch immer. Mich haben diese Blu-ray-Neuveröffentlichungen immer ein wenig an die alten Filme erinnert, die ja auch damals in einem sehr strammen Monatsrhythmus, meine ich, erschienen sind. Ja. Und was noch zu sagen gibt zu Film 2, da hat sich ja Kase bis heute nicht mehr geäußert, Genau, da gab es was ja die, Abmischungsfehler, ne? Ja. genau, ja, was die Abmischungsfehler angeht, was ich sehr bedauerlich finde. Aber ich finde, das sollte man nochmal erwähnen, hier, auch hier, dass da, dass man sich da wegduckt. Genau, also auf den Blu-rays gibt es offenbar einige Fehler, vor allem bei Film 2, das 14. Ziel. Nur bei der Blu-ray komischerweise, wenn ich mich nicht täusche. Auf der DVD soll alles clean sein. Ja, genaueres gibt es dazu auch bei uns im Conan-Forum. Da sind die Experten am Werk und schlüsseln alles, das Bildmaterial genauestens auf mit den Fehlern, die dort vorliegen. Aber ja. Ja, also ich erwarte jetzt zwar natürlich keinen offenen Brief oder so, ne, auf der Homepage von nee. Kase Online direkt, ne, sehr verehrte Conan-Fans, wir haben Mist gebaut, sowas erwarte ich nicht, aber irgendeine Art von Kommunikation wäre, denke ich, für ein Anime-Unternehmen oder für jedes Unternehmen Ja, angebracht. also Fehler können ja immer passieren. Ist auch gut, wenn man sie dann zugibt. Dann sollte man aber auch irgendwie gucken, vielleicht, dass dann die Blu-rays zurückgerufen werden und Irgendwie sowas, wie man das halt macht. Ich meine, bei EMA weiß ich zum Beispiel, wurden einige Manga auch mal falsch ausgedruckt. Ja. Die wurden dann zurückgenommen oder konnte man beim Buchhändler gratis ersetzen lassen. Sowas halt irgendwie in der Art. Ja. Ja, aber das für Manga ist immerhin auch ein schönes Sammlerstück, ne? Kannst du auch bei eBay verhören werden. Ja, hier Fehldruck. Also ich finde, man kann das auch nochmal ganz deutlich sagen, was für ein mieser Stil das eigentlich ist von Kase. Ja, ist es, definitiv. Wir hatten ja damals mal berichtet, im Comic-Forum, meine ich, hat das jemand gesagt, hey, mir hat Kase geschrieben, das hier, dann mache ich das als Meldung veröffentlicht. Und der Typ, der hat dann von Kase eins auf den Deckel bekommen, wie er es wagen kann, das zu veröffentlichen. Ich meine, what? Also das war auch echt eine miese Nummer. Mhm. Ja, ich bin erstaunt, dass erstens, dass sie halt, wie gesagt, nichts mehr dazu gesagt haben und zweitens, das auch wirklich konsequent so durchfahren. Ja. Ist kein gutes Licht. Ja. Gibt es momentan aber keine Neuigkeiten zu, traurigerweise, sobald da vielleicht irgendwas bekannt ist, und es ist ja auch schon einige Monate her, dass Film 2 erschienen ist, werden wir darüber berichten. Ansonsten würde ich tatsächlich von Film 2 als Blu-ray abraten, muss man eindeutig so sagen. Die DVD ist da doch besser, ja. Oder ihr schaut einfach bei Anime On Demand, da ist, glaube ich, kein Abmischungsfehler. Oder ist er dort auch? Ja. Schaut mal nach. Ja. Im Zweifel die alte DVD kaufen. Genau. Die olle DVD, die tut's auch noch. Ja. Von 2007 oder so, wenn das veröffentlicht wurde, ja. Ja. Die hat aber so einen schicken Sammelschuber. Nicht mehr, aber früher gab's sie. Ach, den. Nicht mehr. Ja. Oh, Gott sei Dank habe ich sie damals gekauft. Ja. Ja, dann noch die Meldung, dass im März und im April Film 21 mit Synchronisation im Kino lief. Konnte man erstmal sehen. Letztes Jahr lief es ja ohne Synchronisation, also UMU im Kino, jetzt mit deutscher Synchronisation. Und genauso lief im Mai auch Episode 1 mit deutscher Synchronisation im Kino. Also dort auch nochmal ein ganz persönliches Highlight von mir, auch tatsächlich die Episode 1 im Kino gesehen zu haben. War wirklich, wirklich schön. Ja, das muss man ja sagen. Also wie gesagt, gerade für Kevin und mich ist das ja ein besonderes Highlight gewesen. Episode 1 sowieso schon, aber dann eben nochmal Conan wieder im Kino in Deutsch, und Conan im Kino ist immer ein Highlight, egal ob Deutsch oder Japanisch, aber dann nochmal quasi die deutsche Synchronisation, Conan in Spielfilmlänge, die ersten, ja, den Anfang der Geschichte nochmal neu zu sehen, also das war schon, ja, wirklich super, also gerne nächstes Jahr wieder irgendwas von Conan im Kino, also ja, immer, ich gehe gerne. Immer gerne hin. Ich fand ja, um kurz nochmal zu Episode 1 zu sagen, so geil, als in der Achterbahn die Leiche reinfuhr und dann erstmal der Typ sagte, ja, ich hoffe, es hat eine angenehme Fahrt, ne, oder so, oder ja, Kopflose, ne, und dann und für den war es Pech gehabt, so. Ne, oder so. Ja, ich meine, ja, definitiv hat er Pech gehabt, ne, der hat seinen Kopf verloren. Ja. Pech. Ja, hat mir sehr gefallen. Episode 1 ist sehr gut geworden. Jo, ja. Seit dem 27. Juli übrigens auch auf DVD, Blu-ray und, glaub, ein bisschen vorher auch schon bei Anime On Demand veröffentlicht. Wurde vorher veröffentlicht. Wurde vorher veröffentlicht, genau. Ein paar Tage vorher dann quasi nochmal überlegen, oh, so kaufe ich mir wirklich, und ja, habe ich gemacht, ja. Ja. Im September wurde dann auch Film 21 veröffentlicht auf DVD, Blu-ray und auch bei Anime On Demand. Wir kennen das Ganze. Und im September wurde auch angekündigt für nächstes Jahr 2019 die Gosho Aoyamas Collection of Short Stories. Das war ja auch das mehr oder weniger Highlight, was wir schon mit rübernehmen können ins nächste Jahr, bevor dann wahrscheinlich im Februar, März, April irgendwann dann Film 22 angekündigt wird. Mal sehen. Aber da haben wir jetzt schon mal ein kleines hübsches Extra, sage ich mal so, von Gosho Aoyama, das dann auch zu uns kommt im Frühjahr, April, glaube ich, geht's los, ne? Ja. Ja. Und mit Making of. Mit Making of, genau. Ja. Dann noch ein weiterer Abschnitt beim Anime Deutschland. Ich habe es einfach mal Sonstiges getauft. Ist noch ein bisschen was anderes passiert. Unter anderem Magic Kaito 1412. Das sind die letzten beiden Volumes erschienen. Was ist das denn? Da erinnert sich doch keiner mehr, oder? Jetzt in diesem kommenden Jahr. Nö. Kann man schwer in Kaito noch schauen. Volume 3 und 4, aber wer es für die Sammlung haben möchte, ja, kann man noch kaufen. Nach wie vor. Nicht bei Anime On Demand. Weil's von auf welcher Convention waren wir da? Da habe ich ja echt nicht verstanden. Auf den Schülerrücken 1, 4, 1, 2. Oh. Da habe ich mich echt wie so ein Idiot gefühlt. Ja, das ging mir beim ersten Mal aus. Ich mir auch. Hä? Hab doch Volume 2 gekauft, warum ist da eine 4 drauf? Peppermint, was macht die? Aber es ist ja richtig. Ja. Ja, ja. Die schlauer als ich. Keine Ahnung. Ja, im April gab es dann noch die, riesige Diskussion darum, ob Detective Conan bald bei Netflix verfügbar ist. Da ist auch massig was durchs Netz gegeistert. Seitdem haben wir nicht mehr viel gehört. Aber im April, was war da los, Kevin? Also die Sache ist halt allgemein mit Netflix, deren Anime-Angebot wächst ständig und auch unangekündigt. Also ich habe erst heute gesehen, Attack on Titan, One Punch Man, das ist alles bei Netflix. Also, da kann man sich irgendwann mal fragen, braucht man da noch Anime On Demand irgendwann? Wenn gerade diese Serien dort erscheinen, ich meine, Naruto ist auch schon dort. Also, Netflix will Animes im Programm haben. Und ich meine jetzt nicht nur die schlechten Realverfilmungen mit irgendwelchem Schwachsinn, ich meine die echten, und da hauen die wirklich raus mittlerweile. Ich bin sehr erstaunt. Und da sind so Titel wie One Piece und Conan, ja natürlich, die sind noch ein Stück weit entfernt, weil das ja echte Blockbuster sind, die man nicht einfach so da reinknallen kann. Aber es ist nicht unmöglich. Ja, definitiv. Also es ist weiterhin spannend, was da passiert. Vielleicht passiert da tatsächlich was. Ich glaube, in den USA wurde Conan gelistet mit deutschen Titeln irgendwie so, ja, deswegen genau. Kam das Gerücht auf. Ja, aber hat sich jetzt nichts weiter getan, aber wie gesagt, es ist passiert bei Netflix tatsächlich immer sehr viel unangekündigt und von daher kann es sein, dass wir, wenn der Podcast erscheint, vielleicht schon Content haben oder vielleicht auch erst 2020 oder vielleicht auch nie, man weiß es nicht und man wird es wahrscheinlich auch nie groß vorher erfahren. Also ich war bei One Punch Man und Attack on Titan sehr erstaunt darüber. Weil das ja beides Kasee-Serien sind, die ja für deren DVD-Blu-ray-Markt und Anime On Demand quasi gemacht worden sind, dass das einfach so bei Netflix erscheint, schon ziemlich krass. Vielleicht ein guter Deal. Wer eine Provision bekommen. Naja, bei Netflix läuft ja auch nur eine Staffel von Attack on Titan, Anime On Demand 3. Also. Ja, gut, das haben wir jetzt nicht gesehen anhand des Vorschaubildes, aber okay. Dann erstmal nur eine. Ist ja dann auch gute Werbung für die Serie, dass man sich die, wenn man weiterschauen will, geht man dann zu Anime On Demand. Das, naja, haben beide was davon. Ja, vielleicht, ja. Ja, dann noch weiter zum Manga in Deutschland. Da ist auch einiges passiert. Unter anderem mit dem Start von Detective Conan Weekly, aber da kommen wir gleich noch zu. Zunächst einmal sind ein paar weitere Bände erschienen, was bei Manga in Deutschland ja immer jedes Jahr so passiert. Band 92, damit haben wir das Jahr begonnen. Später ging es auch weiter mit 93 und ganz aktuell 94. Der die Farbseiten enthält. Der die Farbseiten enthält, genau. Nicht vergessen, erste Auflage kaufen. Im Februar und im März gab es die große Diskussion, wie soll der Kogoro Mori Sonderband heißen? Da gab es diverse Punkte zur Auswahl. Und wie heißt er jetzt schlussendlich, Kevin? Aufgewacht, Kogoro. Bist du nicht zufrieden damit? Doch, sehr. Ich weiß noch ganz genau, also ich habe damals mit Steffen E-Mails hin und her geschrieben, ihm auch selber Vorschläge gemacht. Aber die hat er alle ignoriert. Oh, und ja, in den Umfragen kamen dann ganz andere kuriose Titel zum Vorschein. Ja, es war ja sein letzter Detective Conan Band, von daher kann es ihm da nicht den Titel klauen, den er durch Fans hat entscheiden lassen. Genau, hat er gut gemacht. Ja, finde ich schön. Ja. Ja. Viel Spaß. Ja. Im April erschien dann noch die Kaito Kid Treasured Edition Band 5. Also es ist tatsächlich dieses Jahr passiert. Kommt mir auch schon länger her, aber was nicht alles so passiert. Wenn ich an den Buchrücken zurückdenke. Oh je, mit Lila, ne? Schrecklich. Meine Augen! Im gleichen Monat April startete dann auch Detective Conan Weekly bei Egmont Manga, wo man jetzt seitdem immer die aktuellsten japanischen Kapitel mit deutscher Übersetzung einen Tag nach Veröffentlichung lesen kann. Zumindest heißt es das offiziell so. Manchmal verschiebt sich das auch um eine Woche oder zwei. Ich glaube bisher nur eine Woche maximal. Naja, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber... Also, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, weil wir waren ja vorhin bei Kommunikation und zu diesen Verschiebungen, die ja auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich sind, je nachdem, wo man es kauft. Also man kann Con Weekly auf 4 Plattformen kaufen, Google Books, iTunes, Kobo und Amazon. Und jetzt früher, vor der aktuellsten Pause, war das mal so, dass dann auf Amazon, Google und iTunes das eine Woche später erschienen ist und dann auf Kobo aber nicht. Jetzt war es aktuell wieder so, dass es dann plötzlich bei Kobo eine Woche später erschien und bei allen anderen pünktlich, bevor dann jetzt dann ein Kapitel eine Woche später erschien, weiterhin, während es bei den anderen auch noch nicht verfügbar war, und dann aber gleichzeitig zu dem Kapitel, was eine Woche später erschien, dann plötzlich das aktuellste Kapitel wieder pünktlich erschien. Ja, das ist ziemlich dämlich. Und das Allerschlimmste daran ist, dass Egmont Manga dazu nichts sagt. Genau. Wir beschweren uns im Forum schon Ewigkeiten drüber. Und immerhin, es ist ja ein von Egmont Manga ein Redaktionsmitglied postet in dem Thread, wo es um Fehler geht in der Veröffentlichung, damit das entsprechend korrigiert werden kann. Aber dass dauernd angesprochen wird, hey, was ist eigentlich, warum von Plattform zu Plattform verschiebt sich Release immer, obwohl das Kapitel ja auf einer anderen Plattform schon verfügbar ist. Und Egmont sagt dazu nichts. Das einzige Mal, wo sie sich geäußert haben, ist, als es auf allen Plattformen nur noch verzögert war, weil Japan nicht rechtzeitig das Material geliefert hat. Aber ansonsten komplette Funkstille. Und das ist auch ein Armutszeugnis in gewisser Weise, weil es wäre so leichter, was zu sagen, aber es kommt einfach nichts. Ich meine, früher hatten die auf Twitter öfters mal gesagt, hey, ja, eine Woche Verschiebung oder so, ne? Aber auch mit Verspätung. Ja. Das haben sie einmal gesagt. Gar nicht mehr. Nee. Also ich weiß auch nicht, was da los ist, aber ich finde es auch nicht in Ordnung. Und wie Lasse schon sagt, also das hat ja nicht mal mehr Hand und Fuß, das ist einfach nur irgendwie hin und her und ja, es ist einfach peinlich. Fertig. Ja, wir hatten ja zum Start von Detective Conan Weekly auch einen großen Podcast gemacht, ob das vielleicht zukunftsweisend ist oder ob das direkt wieder abgesägt wird oder was weiß ich was. Und es ist ja in gewisser Weise auch ein großes Aushängeschild von EMA. Das ist ja das Projekt, womit man sich in gewisser Weise profilieren möchte, was Neues ausprobiert, was vorher noch kein anderer hatte. Dann sollte man vielleicht auch mal versuchen, da in gewisser Weise die Fans auch mitzunehmen, dass sie auch gewillt sind, das zu kaufen. Denn wenn ich das lesen möchte und ich gar nicht weiß, oh, kommt das Kapitel jetzt heute, kommt 2 Wochen später, kommt es gar nicht oder nur eine Woche später, das ist halt eine große Ungewissheit. Und dann kann man doch auch tatsächlich sagen oder verstehen, dass man dann sagt, ja, nee, dann lese ich lieber legal, illegal, total egal. Ne? Das sind wir wieder bei dem Thema. Ha. Ja, also die scheinen das nicht mehr so ernst zu nehmen, ne? Sag ich mal so. Ja, kann natürlich sein, dass sich mit dem neuen Redaktionsteam da etwas ändert. Greife ich einfach mal vorweg. Im Oktober wurde bekannt gegeben, dass der Conan Manga einen neuen verantwortlichen Redakteur erhält. Hatte ich ja gerade eben auch schon angedeutet. Steffen Hautog verlässt das Boot. Stattdessen kommen neue Namen hinzu. Das Boot. Klingt, als würdest du sagen wollen. Nee. Schiff oder? Nee. Das Boot fährt noch. Das Albtraumschiff. Ja, das Albtraumschiff. Sehr schön. Ja. Also da auch ein Wechsel und vielleicht tut sich ja auch da in gewisser Hinsicht bei Detective Conan Weekly etwas. Ich meine, wir haben ja bei Weekly auch jetzt noch einen weiteren neuen Namen. Da sind ja, glaube ich, 2 jetzt in Verantwortung. Also Marco Walz. Ja, genau, das ist ja der. Schon, ne, das ist der Typ mit der schwarzen Akai-Mütze. Auf den Conventions immer. Das ist ja der Hautog-Nachfolger, kann man ja so sagen. Genau. Er ist der neue verantwortliche Redakteur. Er war ja früher so im Marketing tätig. Jetzt ist er in die Redaktion gerutscht. Und, genau. Und, er macht auch die Weeklies. Nämlich mit, wo steht denn das nochmal? Ich wollte es gerade nachgucken, aber ich gucke jetzt gerade die Detective Conan Weeklies 16 und 15, das sind Kapitel 1024 und 1023, die jetzt am 13.12. veröffentlicht wurden. Und da steht als verantwortlicher Redakteur drin, Steffen Hautuck. Keine ja. Pointe. Okay, mehr. Vielleicht ändern sich doch nicht so viel. Michael Peter ist es übrigens. Ja, genau, danke. Ja. Er macht mit Marco Weils den, die Detektiv Conan Weekly Veröffentlichung. Genau. Oder auch nicht. Ja, Steffen ist weiterhin aktiv. Ne? Scheinbar hängt Steffen Hautuck auch. Er lässt sich einfach drin. Nicht rausfuchsieren aus der Firma. Er macht einfach weiter. Von zu Hause, Homeoffice. Ja. Willkommen zurück, Herr Hautuck. Ja. Viel Spaß. Ja, ist peinlich. So, fertig. Bumm, ist die Wahrheit, Bam. Und Lasse hat leider an allen Punkten recht. Wir hatten ja im Podcast zu Dative Con den Weekly auch Prognosen abgegeben, wie lange sich das Projekt hält. Mal sehen, wie lange es noch. Ich hoffe natürlich, es geht weiter und bleibt auch weiter. Und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich zum neuen Jahr wieder mit frischem Wind und weniger Pausen auch in Japan. Ein bisschen den Rhythmus wieder reinzukommen. Jede Woche und rechtzeitig und so. Das wäre ja schön. Ansonsten noch im Juli erschien Karate und Orchideen, der RAN-Sonderband, haben wir auch einen speziellen Podcast zu gemacht. Im November erschien dann auch schon Aufgewacht Kogoro, nachdem der Titel ja feststand. Und seit dem 6. Dezember erhältlich ein Anime-Film-Comics-Komplett-Paket mit allen vier Anime-Film-Comics zu Filmen 17 und 18. Vier Comics mit sensationeller Preisersparnis, also das ist wirklich atemberaubend. Ja, über 68% könnt ihr sparen. Ja, also das ist wirklich gut ausgerechnet, Kevin, das ist wirklich so eine Ersparnis. Ja, ich habe so eine Excel-Tabelle dafür aufgemacht. Ich glaube, ich kaufe mir die Bände einfach nochmal, das lohnt sich so sehr. Wenn man es dann spart, ne? Ja. Aber weißt du, wenn man noch mehr spart, wenn man es gar nicht kauft. Ach so. So ein alter Trick, ne? Ja, aber weißt du, was ich nächstes Jahr kaufe? Die Dead or Alive und die Double Face Selection, wie auch immer sie dann auf Deutsch heißen werden, aber die sind auf jeden Fall angekündigt für 2019. Ich denke mal, das ist auch ein guter Ausblick für 2019. Ja, es ist definitiv. Ich meine, Sonderbände kommen immer gut an. Und das sind auch die, die ich mir so ein bisschen gewünscht habe. Ich meine, Dead or Alive habe ich auch im Regal stehen, habe ich für einen der Takagi-Leute abgelutzt. Ah, Takagi, nicht Kurosawa, Takagi. Nicht Kurosawa war da nicht das höchste Wort, nein. Aber nochmal kurz zu Anime-Comics-Komplett-Paket. Das heißt ja wirklich so, die nennen das so, ne? Echt, nicht Anime-Film-Comics? Was ist denn da los? Die nennen das? Oh, nein! In Anführung, also, es heißt Anime-Comics-Komplett-Paket. Das Film ist einfach weg auf einmal. Es war ja auch sehr lang und klobig, muss man sagen. Anime-Film-Comics. Ja, aber das ist ja, ich meine, es hat sich ja nichts geändert. Es sind doch die gleichen vier Bücher. Die werden jetzt für lau verscherbelt, weil es keiner kauft. Ja, aber... Wir haben dazu einen Podcast gemacht. Da haben wir auch Podcast, ja genau, Olli. Haben wir Podcast so gemacht zu den Anime-Film-Comics. Also wenn ihr euch jetzt das Ersparnis-Paket holt, könnt ihr euch den dann nochmal passend dazu anhören. Ja, wir haben so viele Podcasts gemacht, da vergisst man das gleich. Wir haben übrigens auch einen Jahresrückblick gemacht. Letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor. Und dieses Jahr machen wir auch gerade einen. Ja, es ist gute Tradition bei uns, einen Jahresrückblick zu machen. Deswegen sitzen wir auch heute wieder hier und labern irgendwas ins Mikrofon. Machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Wir sind ja weiterhin dort. Und zwar mit Detective Conan Weekly, sofern da die Kapitel erschienen sind. Wir haben dieses Mal tatsächlich einiges bekommen. Früher war das ja tatsächlich bei uns in den letzten Jahresrückblicken immer im Japan-Teil. Diesmal ist der japanische Manga, also ex-japanische Manga, nach vorne gerutscht, weil es eben Detective Conan Weekly und inzwischen alles auf Deutsch verfügbar ist. Und zwar auch alle Kapitel, die 2018 erschienen sind, also das komplette Paket hier auf Deutsch. Deswegen besprechen wir jetzt ein bisschen, was so passiert ist in diesem Jahr bei Detective Conan Weekly, aka japanischer Manga oder früher japanischer Manga. Zunächst einmal gab es ja die Pause, dann ging Conan am 11. April weiter, seitdem immer bruchstückchenhaft. Ich glaube, ein Fall kommt immer in komplett und dann wieder eine etwas längere Pause, dann kommt wieder ein Fall, Pause, so im Wechsel, um und bei, grob gesagt. Dieses Jahr sind nämlich 17 neue Kapitel erschienen, 1009 bis 1025, wobei da einige noch ausstehen. Das sind 8 weniger als im Vorjahr, wo es auch schon mit 25 wenig, vergleichsweise wenig waren, diesmal mit 17 noch weniger. Und 4 Fälle haben wir insgesamt, das sind 3 weniger als im Vorjahr, wo es noch 7 Fälle gab. Also 4 Fälle auch nur in Anführungszeichen, wobei es ja mit Aoyamas Pause besser ist. Er macht weniger, als dass er sich zu sehr überarbeitet, muss man auch nochmal dazu sagen. Vor allem muss man dazu sagen, dass dieses Jahr kein normaler Drei-Kapitel-Fall dabei war. Also bisher... Oh, ja. Ja, also es sind 2 4-Kapitel-Fälle und 2 5-Kapitel-Fälle, aber kein normaler Dreier. Das ist doch gut. Ja, und Band 95 ist noch im Oktober erschienen. Ja, was sind denn eure Highlights von Detective Conan Weekly? Also Highlight ist natürlich, dass Detective Conan Weekly überhaupt gestartet ist und dass es das gibt. Aber so inhaltlich, was hat euch da am meisten bewegt? Gibt ja 4 Fälle zur Auswahl. Ene, mene, mu. Ich finde, alle 4 Fälle haben, dadurch, dass wir so wenige haben, waren insgesamt doch alle ein ziemliches Highlight. Weil der erste Fall hatte mit Amuro und dem Janus und dem Treffen der Villa Godot viel zu bieten. Der zweite Fall hatte tatsächlich einen sehr spannenden Serienmord und tatsächlich eine relativ angenehme Auflösung einer Liebesgeschichte zwischen Chiba und Naiko, was tatsächlich, obwohl das Pairing vielleicht mit das unbeliebteste der gesamten Serie ist, einen relativ guten Abschluss gefunden. Der Kaito Kid-Fall war ein Comedy-Highlight sondergleichen und hat dann noch ein bisschen Hiji dabei gehabt. Und der aktuellste Fall geht involviert wieder Masumi Sera und Makoto Kyugoko, natürlich. Und bietet neben einem eher klassischen Serienmord auch noch Bezüge zur Haupthandlung, um Masumis Versuche, das Gegenmittel zu bekommen für ihre Mutter, was ja letztes Jahr nur so angeteasert wurde. Von daher, dass Aoyama jetzt langsam so seinen Arbeitsrhythmus umgestellt hat dieses Jahr und dadurch weniger veröffentlicht hat, hat meiner Meinung nach dafür gesorgt, dass er in jedem Fall sehr viel reingepackt hat. Und dann, das habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht erwähnt, die ganze Sache mit Scotch und Murofushi im Kaito Kid-Fall war auch noch mit dabei, zum Beispiel. Also, ich finde, da steckt in jedem Fall viel und abwechslungsreich was drin. Mhm. Stimme ich auf jeden Fall zu. Wie du schon sagtest, ohne klassischen Drei-Kapitel-Fall haben wir überall spannende Momente mit dabei. Ich fand allein schon, ja, wie gesagt, es ist ja ein neues Projekt und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch aktuelle japanische Kapitel schon vorab, bevor wir es dann in gedruckter Form in der Hand halten dürfen, in Deutsch lesen können. Also allein das fand ich ja schon, war ein super Highlight, dass das jetzt möglich ist. Und deswegen habe ich mich, ja, im Prinzip wie Lasse auch, über jeden Fall, den ich da lesen konnte, sehr gefreut und ja, war einfach nur glücklich, dass es weiterging, dass man das lesen konnte und schon mal vorab einen Einblick bekommen hat. Und ja, ich bin einfach sehr glücklich, dass das möglich ist. Und na gut, über die Fehler, da haben wir schon lang und breit diskutiert, das darf nicht sein. Aber trotzdem sehr schön, dass dieses Projekt gegründet wurde und ich hoffe, es wird auch noch weitergehen und ich würde mich sehr darüber freuen. Und als Detective Boy Hater nur 2 Kapitel, wo die Detective Boys mal eine klitzekleine Nebenrolle gespielt haben und sonst komplett irrelevant waren. Yes! Ha! Da habt ihr es! Ihr seid! Okay. Also von daher, Negativseite inhaltlich ist halt, dass, also Gosho Aoyama ist gesund, laut allem, was wir sehen können. Er postet, es wird dauernd irgendwas gepostet. Zum Beispiel jetzt mit Film 22 gab es nochmal eine 4D-Vorführung und da ist Aoyama auch hingegangen, hat Bilder aus dem Kino gepostet. 4D? Ja, das ist das, wo die Sitze vibrieren und dann wie cool. Mit Windmaschinen eingesetzt gemacht wird. Wusste gar nicht. Oh, cool. Danke. Ja, haben sie eine spezielle Vorführung extra nochmal für Film 22 gemacht, weil der so ein guter Renner war. Hat es wohl auch nochmal ordentlich Geld eingespielt. Und da hat Aoyama zum Beispiel auch, wurden von ihm Bilder aus dem Kino gepostet. Also er ist jetzt nicht irgendwie ans Bett gefesselt und total krank. Er hatte einfach sein... Naja, aber die Krankheit sieht man auch. Man kann auch todkrank sein und laufen. Ja, aber das müsste er wirklich sehr, sehr gut verstecken. Und er stellt einfach gerade seinen Arbeitsrhythmus um nach 30 Jahren. Und deswegen ist die Pausenzeit länger. Das hat er ja auch angekündigt. Wir haben ja das Interview Ende 2017 zur Boss-Enthüllung veröffentlicht, wo er auch drin sagt, es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich weiß, wie das alles jetzt funktioniert. Und deswegen diese Rhythmusumstellung und Workflow-Umstellung beschert uns weniger Kapitel, aber dafür ist jedes Kapitel mehr ein Highlight, weil er auch somit mehr Zeit bekommt, das auszuarbeiten und noch mehr reinzupacken, dass das alles einigermaßen zusammenwirkt. Und das immerhin ist sehr gut. Und Detective Conan Weekly an sich auch eine sehr, sehr gute Sache. Hm. Ja, ich sag mal, es wäre natürlich für Detective Conan Weekly, für das Projekt an sich auch einfacher, wenn es tatsächlich in Japan jede Woche ein Kapitel gäbe und man dafür, ne, quasi nicht als Übersetzer oder was ich was in der Veröffentlichung aus dem Flow rauskommt, sondern halt wirklich wöchentlich daran arbeiten kann. So ist es halt immer so, du hast ein paar Kapitel, dann wieder eine Pause und das ist halt, das nimmt man ja auch raus als Übersetzer, von daher kann ich das schon gut verstehen. Aber ich finde es auch gut, dass Aoyama sich da wirklich die Zeit nimmt und den Rhythmus umstellt. Es gibt, was wir nämlich alle wirklich überhaupt nicht wollen, ist ein unvollendetes Detective Conan. Und ich denke, daher ist es auch gut, dass wir, wenn es auch weniger Kapitel momentan gibt, dann in Zukunft vielleicht wieder bergauf geht und alles wieder den normalen oder einen halbwegs normalen Lauf nimmt. Ist ja momentan, ja, muss man mal drüber stehen. Ja, dann sind wir soweit auch am Ende des Deutschland-Teils dieses Jahresrückblicks angekommen. Im Anschluss hört ihr jetzt gleich den Japan-Teil. Wir verabschieden uns aber an dieser Stelle schon mal aus dem Deutschland-Bereich, bevor wir uns dann 8 Stunden weiter nach Osten reisen, nach Japan. Ja, ich hoffe, ihr hattet viele Eindrücke. Dann bis gleich. Ciao, ciao. Ja, ich verabschiede mich. Viel Spaß mit dem Japan-Teil. Und frohes Neues. Ciao. Tschüss, Deutschland. Ja, macht's gut. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Oder gleich. Gut, dann machen wir weiter mit der zweiten Hälfte unseres Jahresrückblicks zum Jahr 2018. Diesmal mit der spoilerfreien Zone und dem japanischen Anime. Und mit dabei ist heute auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Ich begrüße auch wieder mit dabei Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Und dazu gesellt hat sich jetzt Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Gut, wie fühlt es sich so als Kevin-Ersatz hier? Nein. Fußstapfen sind groß, aber ich hoffe, sie ausfüllen zu können. Ja, vor allem beim japanischen Anime dürfte das nicht wirklich schwierig sein, da Kevin dort ja nicht allzu bewandert ist, wie allgemeinhin bekannt ist. Deswegen starten wir jetzt auch direkt durch mit der spoilerfreien Zone, wie gesagt. Und da beginnen wir im Januar. Da gab es eine kleine Meldung zu Crunchyroll in den USA und in Kanada. Dort wurden nämlich die ersten 130 Folgen veröffentlicht auf dem Streaming-Portal. Inzwischen sind sie dort nicht mehr verfügbar, wie ich irgendwann mal herausgefunden habe. Offizielle Stellungnahme gab es dazu, glaube ich, nicht. Ich glaube, Lizenzgründe waren es, oder? Das ist ja eine offizielle Stellungnahme, okay. Ja, genau. Dort gab es jedenfalls die ersten 130 Folgen mal kurzfristig zu sehen. Ist ja gerade deswegen interessant, weil Crunchyroll ja in den USA auch immer wöchentlich die neuesten Conan-Episoden streamt und die dort verfügbar sind, wenn man eben aus USA oder Kanada kommt. Kann man sich doch die neuesten japanischen Folgen angucken. Und jetzt hatten sie eben auch versucht, die älteren Folgen nachzulegen, aber das wurde jetzt offenbar unterbunden. Deswegen bleibt man vorerst bei den aktuellen japanischen Folgen. Da sind ja, glaube ich, auch schon mittlerweile 200 Folgen oder so verfügbar. Also das ist wirklich krass, wie lange das mittlerweile schon läuft da. Ja, case closed, würde ich sagen. Genau. Ja, dann gab es im Mai eine Meldung zu einem Spin-Off-Manga, nämlich Zero's T-Zeit, ein Spin-Off über Toru Amuro, das in Japan gestartet ist und im Juli, 2 Monate später, hat man dann auch schon den Veröffentlichungsstil verändert, sodass jetzt Zero's T-Zeit immer dann erscheint, wenn kein Conan-Kapitel erscheint. Und das ist auch nach wie vor so, also Conan und Zero's T-Zeit wechseln sich in der Shonen Sunday gewissermaßen ab, sodass man immer, wenn man in die Shonen Sunday kommt, auch ein Conan-Kapitel oder ein Conan-Spin-Off-Kapitel mit dabei hat, ja. Ja, sind ja jetzt schon 2 Bände davon erschienen. Genau, das ja auch, ja. Ja, ist natürlich inhaltlich ein bisschen anders als Conan, aber ja, ist ja nur ein Spin-Off. Ja, ich hoffe immer noch, dass der Manga mal nach Deutschland kommt, aber hey, ja, mal sehen. Gut. Dann hatten wir im August eine kleine Meldung zu Unsho Ishizuka, dem japanischen Sprecher von Ginzo Nakamori, der leider verstorben ist. Sehr traurige Meldung, könnt ihr gerne mal reinlesen bei uns auf conannews.org. Ja, ist leider immer häufiger der Fall. Wie gesagt, hatten wir auch im News-Podcast schon besprochen, dass japanische Sprecher eben auch versterben. Das ist Ja, bedingt dadurch, dass das Conan mittlerweile auch schon einige Zeit läuft, mittlerweile 22 Jahre. Ich glaube, im Januar wird es dann das 23. Jahr. Also, das ist tatsächlich eine lange Zeit. Und da ist natürlich klar, dass die Sprecher auch immer älter werden. Das ist natürlich im Deutschen genauso wie im Japanischen. Ja, traurige Realität, aber da muss man natürlich auch ins Auge blicken. Schade, Ja, dennoch. und es stellt sich natürlich dann auch die Frage, wer wird denn der nächste Sprecher? Weil so wie ich das im Kopf hatte, gab es bislang dann keinen Auftritt mehr von Nakamori. Aber ja, den wird man natürlich nicht rausschreiben, sondern der wird noch bestehen bleiben. Insofern ist natürlich dann doch interessant, ja, wer dann der Nachfolgesprecher werden wird. Aber bislang gibt es da keine Informationen zu. Ja, im September hatten wir noch eine Meldung, dass Conan O'Brien, ein amerikanischer Moderator, meine ich, oder wie sagt man dazu? Comedian, nee, Talker, Quiz, ja, Late-Night-Show-Moderator. genau. So. Der hatte einen interessanten Gag in seiner Sendung und hat im Zuge dessen Conan Town in Japan besucht. War sehr interessant, wie ich fand. Also, er hatte halt gesagt, dass überall, wo man auf der Welt Conan bei Google sucht, da findet man in erster Linie ihn. Nur in Japan findet man, wenn man Conan eingibt, natürlich Detektiv Conan. Und demnach hat er dann so ein bisschen darüber gewitzelt und dann war schlussendlich auch ein paar Wochen später oder so in Conan Town in Japan, hat sich erstmal angeguckt, mit dem Bürgermeister getroffen, gab da ein paar nette Fotos, wie ich fand. Also, alles eine werbeträchtige Aktion. Ich denke mal, für beide Seiten ein großer Gewinn. Und ich weiß gar nicht, warum er in Deutschland der ausgenommen hat. Bei uns findet man ja Conan den Barbaren auch sehr weit vorne, traurigerweise, wenn man nach Conan sucht. Eieieiei, naja. Ja, auch in einigen arabischen Ländern ist Conan als Detektiv vorne in den Suchresultaten. Also da hat er es nicht ganz so genau genommen, als er diese Ja, Aussage getätigt hat. in den USA ist Conan der Barbar natürlich auch noch größer als hier. Da kommt es ja auch ursprünglich her. Ah, okay. So bewandert bin ich da nicht. Ich kenne nur Detektiv Conan und Conan O'Brien kenne ich auch vom Hörensagen, genauso wie den Barbaren. Ja, aber ihr könnt euch den Bericht auch gerne mal auf YouTube auf dem Channel von Conan O'Brien anschauen. Ist sicherlich mal ganz lustig oder interessant, wie ein Amerikaner sich da in dieser Anime-Serie oder ja, mit diesem Thema Anime beschäftigt, der davon keine Ahnung hat. War ganz Ja. interessant, auch die Vorgeschichte. Philipp hat es ja schon gesagt, der Bürgermeister ist dann auch schon auch darauf eingegangen, was Conan in seiner Show gesagt hat. Da ging es immer so hin und her. Lohnt sich auch wirklich mal kurz reinzuschauen und auch natürlich, wenn man mal die Conan Town sehen möchte, wie es da aussieht. Ja, würde sich lohnen. Mich hat es ehrlich gesagt ziemlich schnell genervt, weil in so Chaträumen wie Discord alle 2 Tage jemand: Ah, habt ihr dieses lustige Video schon gesehen? Ja, 1000 Mal haben wir es schon gesehen. Ja. Und das wurde ja auch über 3 Teile aufgeteilt, immer wieder was Neues. Ich habe also spätestens nach dem zweiten habe ich mir schon gedacht: Boah, lass es doch einfach gut sein. Das ist doch jetzt auch kaum noch lustig, ja. Er ist ja jetzt schon wieder nach Japan gefahren in der Zwischenzeit. Echt? Diesmal Okay. mit Ah. weniger offensichtlichem Conan-Bezug, aber ja. War nett, aber das hätten auch nicht 3 Teile sein müssen irgendwie, um das auszuschlachten. Kann ich gut verstehen, ja. Ja. Machen wir weiter mit dem japanischen Filmen, die in Japan erschienen sind. Da ging es ja im Januar los, dass das zu Film 22 das Kinoposter und der internationale Titel veröffentlicht wurden. Im März gab es dann einen finalen Trailer und im April, genau gesagt am 13. April, lief dann Zero, The Enforcer im Kino an und wurde auch schnell wieder zum Kassenschlager, wie wir das ja schon alle Monate, alle Jahre natürlich gewohnt sind. Der neueste Conan-Film entwickelt sich immer zum regelrechten Blockbuster und erreicht einen neuen Einspielrekord. Das ist ja schon seit Film 17, 18 oder so immer der Fall, oder wahrscheinlich schon länger, dass man immer neue Quoten oder Einspielrekorde sammelt. Das ist ja wirklich sensationell nach wie vor. Also wirklich atemberaubend, ja. War es nicht schon seit Film 13, 14 so? Oder? Nee, erst ab Film 16, nee, so. 16, okay. Der 11. Stürmer. Ja, das ist immer in 6 Jahren vollständig steigender Einspielrekord. Ich meine, da werden die Verantwortlichen sich auch selbst auf die Schulter klopfen. Ja, man Qualitativ. muss. Ja, da wollte ich gerade sagen, man muss dazu sagen, dass das mit dem neuen Einspielrekord wahrscheinlich auch damit zusammenliegt, dass eine Zero einfach eine unheimliche Popularität in Japan hat. Naja, Und. aber das hättest Ja. du, das hat man jedes Mal vorher auch gesagt. Also, man hat gesagt: Ach, Film Ja, stimmt 19 ist so natürlich. toll. Ach, das liegt ja nur an Kaiju Kid. Ah, Film 20 war so. Ah, das liegt ja nur an der schwarzen Organisation. Aber Film 21 lief noch besser. Ah ja, das lag an Heiji und Kazuha. Ah, Film 22, das lag an Zero. Ja. Das habe ich über damals überhaupt nicht gedacht, dass Film 21 Film 20 schlägt. Weil ich dachte so, ja, die Organisation ist Actionpunkt hoch 3 ja. Und da kommen Heiji und Kazuha nicht gegen an, aber gerade weil es auch ein Jubiläumsfilm ist. Wisst ihr, was mich eigentlich so am meisten daran stört, ehrlich gesagt? Was denn? Dass wir seit Film 18 keinen, in Anführungszeichen, normalen Con-Film mehr hatten. Seit Film 18 sind die Con-Filme immer davon geprägt, welcher Gastcharakter, in Anführungszeichen, jetzt den Film dominiert. Also Film 18 mit FBI und so und Subaru Okia und dann Kid, Organisation, Heiji Kazuha, Amuro und jetzt wieder Kid. 17 war doch auch schon mit dem Wasserdingens da in Japan und Film 16 mit der J-League, den japanischen Fußballern. Also es hat schon 2 Jahre länger mindestens Tradition, aber du hast tatsächlich recht, dass immer irgendein Charakter in den Fokus gerückt wird und der ausgeschlachtet wird bis sonst wohin und dann wieder ein paar Jahre in der Versenkung vergraben wird und dann wieder rausgeholt wird, um nochmal neue Einspielrekorde zu holen. Ja, das ist, stimmt tatsächlich. Ja, und deswegen, also das hat für mich noch auch nochmal eine andere Qualität als jetzt das mit der J-League oder... Ja, das stimmt. Der das Propaganda stimmt. In Film 17, das war auch eher was Besonderes. Ja, also okay, ich meine, also Film 17 ist ja wirklich so halbe Propaganda. Ja, und ja, kann man ja, so ja, sagen, ja. Schon klar. Lassen Sie uns doch kooperieren für das Wohle unseres geliebten Japans. Fehlt nur noch, dass dann irgendwie kommt, zeugen Sie mehr Kinder, bitte. Also... Obwohl, das kam ja auch im Anime letztens, also von daher. Ja, aber ich würde mir mal wieder so einen Film wie Film 15 wünschen. Mhm. Der war jetzt ja auch in Sachen Action und so und Übertriebenheit nicht irgendwie minder daher. Da wüsste ich auch nicht, welchen Charakter man da in den Fokus gerückt hätte. Das gibt einfach keinen, weil es einfach ein ausgewogener Film ist, wie ich finde. Und auch ein sehr guter Film tatsächlich. Also. Ja. Ja. Aber würde ich mich anschließen. Ich meine, mit den aktuellen Sachen, da kommen natürlich auch gute Filme raus. Ich finde Film 18 und Film 21 sind in der Nachfilm-10-Ära, also in der zweistelligen Ära, mit die besten Filme und neben zum Beispiel auch Film 15. Von daher, es ist auch möglich, damit gute Filme zu machen, aber ja, jedes Jahr immer wieder dieser Fokus, finde ich eigentlich, also so langsam. Und Film 25 soll ja laut Produzenten was ganz Spektakuläres werden, was noch mehr Hype ist als Film 20. Nee. Wo bei mir schon alle Alarmglocken schrillen. Ja, tatsächlich. Das kann kein guter Film werden, Hilfe! Und Film 24 wird dann wieder, wird es da wieder ein Heiji Kazuha-Film? Ja, das... Oder dann einfach ein Masumi-Film. Ja, Masumi. Oder Familie Akai oder so. Ah nee, Familie Akai ist. Das Problem bei Kaito Kid ist ja aber auch ein bisschen, wenn man Kaito Kid in einen Film mit einbaut, so wie bei Film 14 oder so, oder Film 8, dann hat man natürlich auch sehr stark schon den Kaito Kid-Bezug da. Also der wird ja unweigerlich in den Fokus gerückt. Mein Film 7 würde ich jetzt auch sagen, ist ein klarer Heiji Kazuha-Film. Oder zumindest Heiji. Film 6, 5, 4. Ja, 5 natürlich auch Organisation, rückt man auch in den Fokus. Aber selbst da war der Fokus ja nicht so stark, wie er heutzutage ist. Zumindest in meinem Gefühl nicht. Da hast du schon recht, Lasse, ja. Ja, oder zum Beispiel Film 13 war auch Heiji drin. Ja, aber es ist für mich auch ein klarer Organisationsfall. Also da kann man nichts sagen. Und auch ein sehr klar, viel mehr als in Film 5 noch. Und was ist dann mit Film 10? Ja, auf jeden Fall. Film 10 hat Heiji und Kid, aber Kid extrem reduziert. 10 ist einfach irgendwie ein Jubiläumsfilm für mich. Also, da ist jeder reingeschmissen worden, der gerade. Ja, genau. Stand. Das macht ihn ja so schlecht. Ja. Ja, weil das ist auch wieder sowas, dann wusste man nicht, worauf man sich konzentrieren soll und dann ist es ausgeufert. Ja, mal sehen, was die Zukunft so bringt. Jedenfalls Film 22 mit Bourbon alias Zero, alias Ray, alias, was habe ich vergessen? Toru Amuro. Ja, das ist schon schrecklich, ja. Lief im April, wie gesagt, an. Und jetzt haben wir ja ganz aktuell den japanischen Titel und das Gosho-Poster und einen ersten Trailer schon zu Film 23, der dann im nächsten April wieder starten wird. Wie gesagt, mit Kaito Kid. Da haben wir auch alles Weitere bei uns auf Conan News verlinkt. Oder Lasse, sag noch kurz was dazu. Ja, Konjo no Fisto. Die blaue, preußisch-blaue, marine-blaue, azur-blaue, saphir-blaue Faust. Auf jeden Fall nicht The Fist of Blue Sapphire. Da haben die Japaner mit dem internationalen Titel mal wieder irgendwie Mist gebaut. Klingt auch irgendwie blöd. The Fist of Blue Sapphire? Das ist ja auch... Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen bedeutungsleer. Ja, erstmals größtenteils außerhalb Japan. Wir hatten ja im Film 19 schon mal New York mit der Kaito-Kid-Szene am Anfang. Aber jetzt, die meiste Zeit spielt außerhalb von Japan. Und der Film klingt wie schlechte Fanfiction, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil... Ja, ach, lasse, ja. Ja, nee, aber dieses, es tut mir leid, ich will ja nicht genervt davon sein, dass viele Leute sagen, boah, da habe ich richtig Lust drauf. Kid entführt Conan und die sind ja so gute Freunde in dem Film und das ist ja eine Bromance, wo ich schon so sage, nein, halt's Maul. Und dann auch noch, ach ja, und Conan kriegt seine Sachen geklaut und muss sie als Arthur Hirai ausgeben. Und es ist ja so lustig, weil Arthur wie Conan Arthur, Conan Doyle und Hirai kommt auch von Rampo Eugawar. Na hier, und dann nochmal eine Identität und die Verkleidung besteht darin, er ist ein bisschen gebräunt und hat seine Brille nicht auf. Wuhu. Und ist cool mit Kind unterwegs, der ihn aber eigentlich entführt und erpresst, was nicht so nicht cool ist, aber der Film will es am Ende nicht so darstellen, ob Kind ein Arschloch wäre. Und ich sehe schon Probleme kommen und Makoto ist auch wieder mit da, was ich toll finde, aber es wird wahrscheinlich am Ende leider eh wieder die Kaito Kid Show. Ja, es wird wahrscheinlich so ähnlich wie Film 14, so stelle ich mir das zumindest vor. Und ich persönlich fand Film 14 tatsächlich einen der besten Kaito-Kid-Filme, wenn nicht sogar den besten. Weiß, dass das viele nicht so sehen, aber ich fand den sehr gut. Deswegen freue ich mich tatsächlich auf Film 23, bin gespannt. Auch wenn das natürlich, also eine 1:1-Kopie ist natürlich nie gut, aber ja, mal sehen. Ich hoffe, da sind ein paar eigene Elemente drin. Du findest Film 14 besser als Film 3? Und definitiv. Ach, was? Also, für mich sind die besten Kaito-Kid-Filme 14 oder 19. Und ich bin kein großer Kaito-Kid-Fan. Vielleicht liegt es daran. Ja, also, was man halt jetzt wirklich sagen muss, ist vielleicht, also es besteht natürlich die Gefahr jetzt beim aktuellen Film, wir haben ja schon gehört, spielt in Singapur, neue Identität von Conan, aka Shinichi, und dass er in Singapur spielt, so Makoto, nicht, dass man das überlädt. Also da habe ich so ein bisschen Befürchtung vor. Und, ach ja, und was ich ja noch vergessen habe, es wird ja wahrscheinlich auch wieder sich Kid als Shinichi verkleiden und dann eine lustige Szene, ach. Ja, deswegen ja Film 14. Gewundert. Das ist ja, ja. Ich hoffe nicht. Das macht er ja aber auch in 8 und 19. Das macht Film 14 ja nicht besonders, aber. Hat er doch in 3 auch gemacht. Ja, in 3 am Ende, ja. Ja, aber nicht so richtig. Das aber auch dieses Rangeflirte. Das Rangeflirte ist so ätzend. Das ist einfach unnötig. Vor allem, wir hatten es in Film 14, da war es meinetwegen schon, ja, kann man gerade noch durchgehen lassen, aber nochmal braucht man das in dem Film wirklich nicht. Also. Ja, das ist halt dieses Aufwärmen von Ideen, nicht? Und dass man dann versucht, das immer neu zu verwursten und sagt, naja, in Singapur ist das vielleicht interessanter als auf einem Luftschiff. Da darf man sich nicht küssen in der Öffentlichkeit oder was. Keine Ahnung. Es könnte durchaus sein, dass sie da andere Sitten haben. Kommt Megure und verhaftet sie. Ach nee, der ist ja auch gar nicht mit dabei, wenn es... Moment, was sind mit den Polizisten los? Die müssen ja auch irgendwann auftauchen. Ja, das FBI wird dann ermitteln. Nee, wieso? Also ich meine, wenn das Opfer japanisch ist, dann können auch die japanische Polizei ermitteln. Ah. Megure hat Urlaub in Singapur. Megure war doch auch im Flugzeug nach Los Angeles mit Shinichi und Ran, weil er da verhaftete Verdächtige. Ja, verhören. Nee, aber das ist so eine Überführung. Das ist sicher nochmal was anderes, als wirklich da in dem Land zu ermitteln. Ja, also das lässt ja eigentlich kein Land zu. Das müsste eigentlich gehen, internationale Kooperation. Mal sehen. Wir warten auf den Release. Ja, die machen dann Urlaub in Singapur und ja, ermitteln dann so. Als ob Nakamori einfach in Japan bleiben würde, wenn Kid in Singapur zuschlägt und jemanden ermordet hat. Die machen wahrscheinlich eine internationale Zusammenstellung der besten Polizisten und Nakamori führt das natürlich an. Irgendwie sowas werden sie wahrscheinlich ausdenken. Und Hiroki Hi, wie er so schön heißt, muss natürlich auch irgendwie auftauchen. Also, wofür ich stark wäre, ist, dass Charlie aus Film 19 wieder auftaucht. Der Polizist, das wäre genial. Weil Charlie war das einzig Gute an Film 19. Also Charlie war wirklich toll. Das war mal so ein Film-Only-Charakter, wo ich sage so, ey, aber du hast gar nicht mal so sehr gestört. Er wurde auch von Thomas Petru gesprochen, nicht wahr? Ist ja leider dann auch nicht mehr möglich, aber durften wir damals zugucken, Kevin und ich, bei der Synchronisation von Charlie. Hat sehr großen Spaß gemacht, um das nochmal zu erwähnen. Ja, aber es wäre ja jetzt, also wie gesagt, das Ist ja kein Grund, dass der Charlie nicht nochmal auftritt. Also, nee, als ob sie sich nach der deutschen Synchronisation richten. Das wäre ja schon sensationell. Also schade ist es natürlich, dass er nicht mehr dabei ist und den Charakteren seine Stimme leihen kann. Aber ich wäre auch dafür, ihn wieder einzubauen. Der hat tatsächlich Film 19 ordentlich aufgemischt, wie ich fand. Jo, machen wir weiter mit dem Anime in Japan, also diesmal den Anime-Episoden aus Japan. Es gab dieses Jahr wieder einige neue japanische Episoden, 887 bis 926. Das sind 40 neue Episoden, die wir dieses Jahr hatten. Im Vergleich zum letzten Jahr zwei weniger. Dafür hatten wir 22 Filler-Episoden. Das ist eine mehr als im Vorjahr. Also wir haben weniger Episoden, mehr Filler. Der Trend setzt sich schon seit ein paar Jahren fort. Und wir hatten dieses Jahr auch 10 remasterte Episoden, also alte Folgen, die neu aufgelegt wurden. Das sind auch zwei mehr als im Jahr 2017, auch Tendenz steigend. Ja, genauso hatten wir drei neue Openings, drei neue Endings, das ist jeweils eins mehr. Und jetzt möchte ich gern von euch eure Highlights wissen. Vielleicht splitten wir das so ein bisschen in Manga-Fälle und Filler-Fälle, wenn das irgendwie möglich ist. So viele Manga-Fälle gab es ja eigentlich gar nicht, das ist schon, ja, na gut. Was habt ihr denn für Highlights? Von den Manga-Fällen her gesehen, denke mal, wir fangen mal damit an. Gab es für mich so ein paar Highlights, die rausstechen. Wir haben also einmal Rumi Wakasa. Immer wenn sie aufgetreten ist, die Folgen, die haben mir sehr gut gefallen. Ging ja auch gleich schon los im Januar mit dem Fall der neuen stellvertretenden Klassenlehrerin, mit ihrer Einführung. Das waren immer, finde ich, sehr gute, sehr wichtige Episoden, und das krönt dann so für mich ein bisschen in dem Fall das Monster des brennenden Zeltes, wo wir dann auch zwei Ruhmverdächtige haben, die aufeinandertreffen. Ja, das war so für mich dann vielleicht sogar das Highlight, würde ich sagen, wobei es dann natürlich jetzt schon Richtung Kyoto-Fall geht, wo ich auch sagen muss, das sehe ich auch so als Block, diese ganzen Vorbereitungsfälle mit dem Kendo-Turnier, dem Café der Oberschülerinnen-Trios und dann später das mit dem Anhänger. Das sehe ich immer so ein bisschen kompakt, zusammenhängend. Und ja, dann erübrigt sich da schon, was waren sonstige Fälle. Gab es ja Kid. gar nicht so viele. Ja, Kaito Kid ganz am Anfang des Jahres, ist natürlich schon wieder arg lange her. Und Eris SOS haben wir ja nicht zu vergessen, natürlich. Was auch sehr stark war, wie ich fand. Ja, würde ich auch so sagen, aber so mein persönliches Highlight würde ich eher beim Monster des brennenden Zeltes sehen, wenn ich mich festlegen müsste, was war so die beste Episode oder Ja. beste Zweiteiler dieses Jahr. Wie sieht's bei euch aus? Ich würde mich da anschließen und auch diesen Homiwakasa-Block so als eines sehen. Würde mich da jetzt nicht unbedingt festlegen, welcher von ihren drei Fällen. Das ist so auch so all zusammen, finde ich, kommt der Charakter ziemlich gut rüber und das war im Prinzip das Highlight, ja. Ja, würde ich ähnlich sehen, also ähnlich schwierig, muss ich sagen, weil es gab für mich keine Episode, die so richtig herausgestochen hat. Also es waren wirklich, wie ihr schon gesagt habt, so Episodenblocks, die gut waren, die Rumi Wakasa-Episoden, dann eben zum Schluss jetzt der Auftakt mit der Kyoto-Klassenfahrt, wo wir ja einmal den Fall mit Okita haben und aber auch den Auftakt davor in dem Café. Und ja, dann der Fall mit Eri, wo Eri entführt wurde mit dem SOS. Das war auch eine gute Doppelepisode, weil man da so die Einigkeit, sag ich mal, der Familie Mori so ein bisschen, das hat mir sehr gut gefallen, wie da Vater und Tochter beide da der Mutter zu Hilfe ein, was natürlich auch selbstverständlich ist, aber ja, das fand ich schön sozusagen, wie dann alle so ihre Rolle bekommen haben. Und ja, auch wie gesagt, das mit Rumi, das waren ja eigentlich der Überteil sozusagen der Episoden. Sie war ja in sehr vielen Episoden dabei, am Anfang, in der Mitte, am Ende. Und da würde ich jetzt auch sagen, das gehört auch alles zusammen. Ja. Von daher, ja, wie gesagt, also was Festes habe ich da in dem Fall nicht. Also ich fand, es waren eigentlich durchgehend gute Manga-Episoden, die wir in diesem Jahr hatten. Und für mich war persönlich keiner dabei, der besonders herausgestochen ist, aber eben auch keiner, wo ich sage, nee, den würde ich mir nicht nochmal angucken. Also dieses Jahr müssen wir es ja noch mal ein bisschen schwieriger gestalten, wenn es dann im nächsten Jahr mit der Kyoto-Klassenfahrt wahrscheinlich sehr einfach werden wird. Aber ja, hat ihr denn irgendwelche Filler-Highlights, die ihr hervorheben möchtet? Oder? Ich möchte tatsächlich... Negativ hervorheben oder positiv? positiv hervorheben. Oh, ja, gerne. Den Augenzeugenbericht nach 7 Jahren, den Zweiteiler. Ja. Auch wenn man sagen muss, der zweite Teil ist leider deutlich, deutlich schwächer als der erste. Aber insgesamt war das so ein Filler-Fall, wo ich mir dachte, oh ja, hier nehmt ihr euch die Zeit dafür, das alles ordentlich zu etablieren. Und auch wenn jetzt die Auflösung der zweite Teil dann, habe ich auch damals auch im Podcast gesagt, leider deutlich schwächer war als der Aufbau, fand ich zusammen, dass diese Filler-Folgen ja, eigentlich ganz gut waren. Also ich war nach dem ersten Teil wirklich sehr positiv überrascht, zweite Teil dann eben dann wieder ein bisschen Enttäuschung, aber insgesamt so dieser Filler-Zweiteiler wäre das, was einem Highlight am nächsten kommt im Filler-Bereich dieses Jahr. Ja, das hätte ich definitiv so unterschrieben, das wäre auch meine erste Wahl gewesen. Zweite Wahl fällt mir dann schon wieder deutlich schwieriger zu sagen, okay, wahrscheinlich auch der Zweiteiler Conan wurde entführt, den fand ich vom Aufbau her nicht schlecht. Weiß nicht, ob das daran liegt, dass es ein Zweiteiler ist, dass man sich da auch mehr Zeit genommen hat. Aber den Augenzeugenbericht nach 7 Jahren hätte ich jetzt auch tatsächlich an erster Stelle gewählt oder genommen. Ja. Ja, dann habt ihr mir schon fast alles weggenommen, sozusagen. Du brauchst ein neues Highlight, Olli. Komm, irgendwas hast du noch im Ärmel. Ich sehe ja, das. Also ich würde sagen, also ich würde mich, was die besseren Filler-Episoden liegt, würde ich dieses Mal insgesamt auf 3 Stück gehen. Also wieder ganz vorne klar liegt der Fall, den Lasse bereits angesprochen hat und wo Johannes zugestimmt hat, wo ich auch nochmal zustimme, der Augenzeugenbericht nach 7 Jahren mit dem kleinen Mädchen, was da als Augenzeuge fungierte und dann, ja, die mysteriöse Geschichte dann so, das war, ja, die beste Folge des Jahres, kann man sagen. Danach kommt, wie Johannes schon angesprochen hat, der Fall von Conans Entführung. War ja, ja, das war auch eine nette Geschichte sozusagen. Und was jetzt vielleicht der ein oder andere nicht so ganz unterstützen würde, also da wäre ich beim Fall auch dabei, aber mir hat die Episode mit der J-League noch ganz gut gefallen. Die 907, der Bodyguard der J-League. Da fand ich, ich sag mal, das Ambiente, die Umgebung so hat mir gut gefallen. Also die Situation halt so im Stadion, dass man mal hinter die Kulissen gucken kann und dann, dass man diese kleine Szene hat mit Ayumi, der da, die ihrem Idol da, ich glaube, eine Wasserflasche oder was das war, reichen wollte. Sowas fand ich halt schön. Also der Fall, den fand ich auch nicht so doll in der Episode, aber so dieses ganze Drumherum und dann auch mit Kogoro, der da als Werbefigur, als Meisterdetektiv den Anstoß geben sollte und dann da plötzlich doch nicht den Anstoß geben sollte. Also mit Magenkrämpfen. Drumherum hat mir gefallen und deswegen möchte ich die Episode als 3. Platz gerne hervorheben. Kann ich mich noch mit anfreunden. Muss ich sagen, war halt einfach, wenn man so ein bisschen Fußball begeistert ist, lohnt sich es auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, würde ich sagen. Wobei, na, wie gesagt, falltechnisch eher, ja, eher schwach. Und was ist denn euer schlechtester Fillerfall dieses Jahr? Wenig überraschend. Ich habe über die Folge viel hergezogen, aber die Fahrgemeinschaft mit mörderischer Absicht, unfassbar schlecht. Ich würde auch nochmal einen Special Cringe-Preis geben für die Rätselauflösung Schule des verschlossenen Raums, wo Con dann am Ende sein Theater gemacht hat, um die Täterin abzulenken, dass sie Kogoro nicht erschießt. Da läuft es mir gerade heißen Rücken runter, weil ich mich an diese peinliche Szene erinnere, wo ich mir so denke, Leute, was soll denn das? Ich hatte das jetzt schon fast erfolgreich verdrängt, danke, lass es fürs Zurückholen. Ja. Und dann noch, dafür sind wir da. Den Filmteil in der Kuchen ist gespolzen, kriegt den speziellen Preis für Misscharakterisierung, weil Amuro da dargestellt wird, ach so, er will lieber den Kuchen nochmal besser neu backen, anstatt sich dem Rätsel zuzuwenden. Aha, seit wann interessiert sich ein Amuro nicht für ein Rätsel und einen Fall? Also, hallo? Okay. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Amuro-Fan, aber selbst ich sag da so, das ist aber, da habt ihr irgendwie den Charakter vielleicht nicht ganz so verstanden. Ja. Ja, Filler, es war kein gutes Jahr für Filler. Und es war im Allgemeinen auch kein gutes Jahr für den Anime, auch wenn es den Leuten manchmal sauer aufstößt, dass wir dauernd drauf rumreiten, aber man muss wirklich sagen, dieses Jahr, die Animationsqualität ist schon wieder so gesunken. Allein jetzt hier der Anhänger des Herzens, die aktuellste Folge, am Anfang die Szene im Fußballstadion, wie das animiert war, ist peinlich, wie schlecht das ist. Ja, wir können nur hoffen, dass das im nächsten Jahr mit dem Kyoto Special besser wird. Also, wenn sie in diese zwei einstündigen Specials nicht irgendwie alles reinpumpen an Talent, an Geld liegt es ja nicht, aber an Talent und Zeit, um das aufzupolieren, also dann weiß ich auch, wenn es eine Folge gibt oder ein Special, was jetzt irgendwie noch vernünftig umzusetzen wäre aktuell, wo man wirklich sagen würde, also Leute, da muss jetzt aber mal alles stimmen, dann ist es ja wohl das. Ja, definitiv. Ja. Das erste Special seit 2 Jahren und so. Da muss jetzt mal ein bisschen Qualität reinkommen. Was ja nach dem ersten Teaser auch nicht so gut aussah, aber hoffentlich war das einfach nur vorläufiges Bildmaterial. Ja, bestimmt. Ja, klar. Ja. Nächstes Jahr haben die Produzenten schon angekündigt, erstens, es wird noch mehr Filler geben. Keine Überraschung, da wir immer weniger Manga-Material haben. Zweitens haben sie auch noch angekündigt, beziehungsweise angedeutet, dass es wohl mal mehr Folgen geben soll mit Gastcharakteren, wie zum Beispiel, was wir schon hatten, die Verfolgungsjagd des Mini-Polizeistreifenwagens, wo Yumi und Naiko vorkommen. Finde ich an sich nicht schlecht, muss ich sagen. Finde ich an sich auch nicht schlecht, aber das Problem ist, dass ich dann schon so sehe, okay, der Fall mit Yumi und Naiko war schlecht, der war richtig schlecht. Ja, tatsächlich, ja. Und wurde nur dadurch gerettet, dass diese beiden Charaktere, die nicht so oft auftauchen, ein bisschen Humor reingebracht haben. Und wenn das jetzt immer die Masche werden soll, dass man dieselben schlechten Filler-Plots ja, hat, okay. Aber hey, wir schmeißen hier mal den rein, der normalerweise den Filler nicht auftaucht. Hey, den erkennt ihr doch, oder? Der kommt sonst auch mal vor. Ah ja. Dann würde ich so sagen, puh. Also das wird dann auch sehr schnell schwierig werden, befürchte ich. Also du meinst, ja, dass man das Filmprinzip quasi auf die Filler-Episoden überträgt. Ja, aber besser als wenn du einen schlechten Fall hast, ohne einen Gastcharakter, dann ist er einfach nur schlecht. Und wenn du einen schlechten Fall hast mit einem Gastcharakter, dann ist er wenigstens 2 von 5 Detective Boys Zeichen wert. Aber stell dir mal vor, dann ist so ein schlechter Fall, da taucht Subaru Okia auf und der kocht dann Pasta statt Curry. Und dann sagst du, aber die Charakterisierung, das ist doch voll out of character. Und dann, ja, das ist doch auch kein guter Filler mehr. Ja, oder er backt den Kuchen nochmal nach. Den, ja, nee. Ja. Der große Backwetten. Der Kuchen ist schon wieder geschmolzen. Ja, Teil 2 oder so. Ja. Und ich möchte dazu sagen, Filler haben nicht den besten, die beste Bilanz bisher, ungewöhnliche Charaktere auftreten zu lassen. Siehe zum Beispiel den Filler mit Yusaku und Yukiko, wo sich da als altes Ehepaar verstecken und dann irgendwie der Dachboden verdächtig ist. Ist so uralt, oder nicht? Ja, eine grausige Folge. Oder auch... Habe ich auch schon verdrängt. Oder auch die Mystery-Tour mit Heiji und Kazuha, was der einzige Filler-Auftritt von Heiji und Kazuha ist. Außerhalb von den... ich glaube, selbst in den Filmteilen kommen sie nicht vor. Ich glaube, das ist die Storch-Mystery-Tour gewesen. Ja, Mystery-Tour ist normalerweise nicht so gut, aber die war nochmal extra schlecht. Also, ich sage, ja, vielleicht, aber du sagst, ich sehe schon sehr viele Probleme. Du sagst, nur im Januar einschalten, den Conan-Manga, Anime, und danach ausschalten. Nein, ja, aber man muss auch dazu sagen, im Vergleich zu anderen Anime-Serien sind die Filler bei Conan ja immer noch, naja, ich würde nicht sagen relativ gut, aber sie haben ja doch keinen schlechten Ruf. Sagen. Also es gibt naja, gute und schlechte. Ich sag, das hat auch einen ganz einfachen Grund. Die Struktur der Serie Detective Conan erlaubt es halt, Filler einzuschieben, ohne dass es irgendjemanden aktiv stört. Außer dass es halt eine Woche länger dauert. Weil zum Beispiel bei Dragon Ball oder Bleach oder Naruto oder One Piece, wenn da ein Filler-Arc kommt, dann ist es so, ja, wir können jetzt nicht so eine Folge mal zwischendurch, da müssen wir schon wirklich Filler, wirklich so 20 Filler am Stück machen, damit es sich irgendwie lohnt, weil hier mit so einer fortlaufenden Action-Serie ist das halt nicht so leicht. Und bei Con ist es sowieso alles immer episodisch. Und dann hier mal ein Zweiteiler, der aus dem Manga ist, das bemerkt der Durchschnittszuschauer halt nicht. Ja, genau. Und deswegen haben sie vermutlich auch keinen schlechten Ruf, weil Leute sagen, naja, stört jetzt nicht, kann ich ignorieren, ist mir egal. Und bei so anderen Sachen ist dann, warum jetzt 20 Episoden nicht, was im Manga passiert? Furchtbar. Ah. Ja. Das ist der große Vorteil von so einer episodischen Serie, das stimmt natürlich. Und ich glaube auch, dass das so wirklich der einzige rettende Faktor ist, warum die Filler bei Con nicht noch mehr verrufen sind, ehrlich gesagt. Ja, also sehe ich an auch der so. Durchschnitt, an der Qualität. Ja, naja, vermutlich doch, die Qualität ist vermutlich auch besser, weil man bei so einer Mystery-Show sich noch so ein bisschen mehr ausdenken kann, als wie zum Beispiel bei einer Action-Show, weil was kann man sich bei einer Action-Show wirklich für gute Filler ausdenken, außer das ist dann auch noch was anderes. Ja, vermutlich deswegen auch. Und man muss dazu sagen, wir hatten dieses Jahr keine UFOs, Zombies oder Aliens. Wow, Applaus! Also, schon mal ein Zeichen, dass ich das vielleicht im nächsten Jahr fortsetze. Ja, ich möchte noch einmal auf meine schlechteste Episode dieses Jahres eingehen, der ich sage und schreibe sogar 2 bis 3 Chancen gegeben habe, weil ich sie nach dem ersten Mal ansehen nicht kapiert habe und dann gesagt habe, gut, guckst sie dir normal an, vielleicht wird's dann klarer, und ich bin bei beidem irgendwann so vom Gefühl her eingeschlafen, dass ich dachte, ist das immer noch nicht vorbei, wir sind keinen Schritt weiter gekommen oder so. Und das war die Episode Ähnliche Menschen kommen nicht miteinander aus. Hätte ich jetzt auch im Kopf gehabt von deiner Beschreibung her. Ja, also das war wirklich meine persönlich schlechteste Episode, weil ich mir fest vorgenommen hatte, ich gucke sie mir noch ein zweites Mal an, um die Zusammenhänge besser zu verstehen, und ich bin beim zweiten Mal auch wieder eingeschlafen. Gut, dann haben wir noch, wie gesagt, 3 neue Openings in diesem Jahr gehabt und auch 3 neue Endings, nämlich also die Openings Everything Okay, Countdown, Timeline, um es mal vereinfacht zu machen. Bei den Endings hatten wir den Kamikaze Express, Sadame und Aozo Leiter. Welches ist denn euch besonders im Ohr geblieben? Fandet ihr die alle gut? Fandet ihr die alle schlecht? Oder freut ihr euch jetzt auf 2019, dass endlich wieder neue Openings und Endings kommen? Also ich freue mich natürlich immer über neue Openings und Endings, wie sie dann im Detail werden, das werden wir dann sehen, aber dieses Jahr ist mir besonders im Gedächtnis geblieben das erste von den neuen Openings, Everything Okay. Einmal halt, weil der Song richtig schön, ja, peppig ist, also er ist so belebt und, wie es halt für ein Opening auch sein soll. Und dann eben halt auch von der, ja, vom Inhalt, von der Animation her, dass da Ran und Shinichi uns begleiten und wir den beiden so ein bisschen zusehen dürfen. Also das war so für mich das Opening des Jahres, was ich mir gerne auch immer wieder anhöre. Also ich würde sagen, mein Liebstes war tatsächlich, also rein von der Musik her, Timeline. Das hat mir ganz gut gefallen, und auch nochmal dieser, naja, wie soll man sagen, Rückblick oder so auf den London-Fall. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und von dem Video muss ich sagen, hätte ich eher gesagt Countdown. Da hat mir das ganz gut gefallen mit dieser Action und Ran, die in Gefahr ist und so, Conan, der sie retten muss. Das hatte mir da das Video besser gefallen. So, deswegen ist es sehr schwierig, mich hier festzulegen bei den Openings, weil Everything Okay, wir hatten es jetzt schon angesprochen, fand ich eigentlich auch gut. Also es gab auf jeden Fall kein schlechtes Opening für meinen Geschmack dieses Jahr. Und so von der Musik her, wie gesagt, Timeline am besten, vom Video eher Countdown. Für mich sind Everything Okay und Timeline ziemlich nah beieinander. Ich würde aber so ganz knapp Everything Okay in Sachen Video und Song so einen kleinen Vorteil geben. Auch wenn ich muss sagen, Timeline ist wirklich sehr knapp zwei dahinter. Das Video und den Song finde ich unfassbar gut. Bei Countdown finde ich den Song auch sehr gut. Nicht so gut wie Everything Okay und Timeline, aber auch sehr gut. Das Video ist da schon größerer Abstand, weil ich mochte das Video von Countdown wirklich nicht. Das lag jetzt nicht nur an der mangelnden Qualität, was ja auch ganz lustig war, weil ich erinnere mich daran, wir saßen ja tatsächlich alle in Real Life zusammen, als wir das Opening zum ersten Mal gesehen haben. Und ich, ganz der Kritiker, saß dann ja dabei und habe jedes Mal Standbild gesagt, wenn ein Standbild kam, was sehr für Gelächter am Tisch gesorgt hat. Kann man ja mal aus dem Nähkästchen erzählen. Ja, auch sonst, also ich fand diese mich hat das gestört eher so mit der Action und dann Conan taucht in diese Masse von schwarzen Männern ein und so und macht die alle mit seinem Soccerball platt und Ran ist halt gedämselt, bis Conan kommt und darf sie auch was machen. Ja, nee, hat mir nicht so gefallen. Also, aber Everything Okay fand ich, also das ist für mich das Highlight in beiden Belangen dieses Jahr, bei den Openings. Ja, ich fand tatsächlich auch Timeline am besten mit den, also von den Animationen her und bringt nochmal wieder was Neues in den Conan-Anime rein. Hat mir von daher auch am besten gefallen, wobei die Auswahl natürlich auch mit drei Openings nicht sonderlich groß ist. Ich meine, wir hatten ja schon, glaube ich, in den letzten Jahren auch immer recht wenige Openings und Endings, aber es war doch früher auch mal mehr pro Jahr, oder täuscht mich das? Das war mal mehr. Wir sind dieses Jahr auch sehr gleichförmig, weil im Prinzip sind alle, also ich meine, kein Wunder, wir sind dieses Jahr sehr gleichförmig, also im Prinzip sind es alles so drei J-Rock-Songs. Ja, genau. Fröhliche ja. J-Rock-Songs. Auch wenn Timeline am Anfang so ein bisschen Rap-Part drin hat, aber im Prinzip sind sie vom Genre her alle drei Songs sich doch recht ähnlich. Ja. Ja, genau, dieser Rap-Part hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und auch die Animation mit den zahlreichen Anspielungen, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Da merkt man einfach, dass sich da auch Gedanken gemacht wurde. Genau. Kommen wir dann zu den Endings. Haben wir auch wieder drei. Was hat euch denn da am besten gefallen? Oder was hat euch gar nicht gefallen? Für mich ist das bei den Endings eine viel klarere Sache. Ich fand, also videotechnisch her, Kamikaze Express komplett bla, fand ich ziemlich langweilig. Und Sadame fand ich auch insgesamt eher meh. Dahingegen Aoso-Leiter ist jetzt auch nicht das große Highlight. Da müssen die Endings ja auch nicht sein, wie gesagt. Aber insgesamt fand ich das doch deutlich schöner als die anderen beiden. Vom Song her fand ich Sadame und Aoso Leiter so ein bisschen gleich auf. Vielleicht Sadame noch so ein Tick, kleines bisschen besser. Aber insgesamt ist schon Aoso Leiter für mich in beiden Belangen das deutliche Highlight dieses Jahr bei den Endings. Ja, so würde ich Lasse zustimmen damit, dass es eine klarere Sache ist als bei den Openings. Ich hatte Sadame als Favorit, würde ich sagen. Ich weiß nicht warum, hat mir einfach insgesamt so, da hat die Musik zum Video gepasst und hat mir dann natürlich auch gefallen. Fand ich eigentlich sehr schön. Und danach die beiden, Kamikaze Express hätte ich jetzt tatsächlich auch erst auf den letzten Platz gepackt, aber muss ich sagen, ist Aoso Leiter und Kamikaze Express für mich nicht so weit auseinander. Da ist Sadame schon mein klarer Favorit bei den Endings. Ja, für mich gab es bei den Endings dieses Jahr gar nicht so irgendwie. Also bei mir ist es bei den Endings wirklich diesmal schwierig. Das finde ich genauso, ja. Ich finde auch alles sehr gleichförmig. Ja. Ja, also da fand ich jetzt, keins auch vom Song ja so und auch vom Video ja so richtig schlecht, wo ich sage, nee, geht gar nicht. Also klar, das eine oder andere hat einen mal gestört. Zum Beispiel bei Sadame, dieser laufende Takagi, wo man dachte, okay, jetzt läuft Conan nicht, läuft halt Takagi, ist auch kein Problem. Aber na, also es war jetzt nie wirklich was, wo ich gedacht habe, nee, das höre ich oder gucke ich mir nie wieder an. Also da kann ich das ja irgendwie so gar nicht groß mich entscheiden, ob es eins jetzt besser war oder nicht. Von daher bleibe ich da dieses Jahr mal neutral. Mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Ich muss ja noch sagen, immer wenn ich an Sadame denke, ich denke immer dran, wie der Sänger dieses Sadame ganz am Anfang, wo die Musik noch nicht einsetzt, so hoch singt. Das ist so der Teil, was mir so richtig im Kopf geblieben ist, weil ich denke daran und dann höre ich sofort die Stimme von dem Sänger, der Sadame am Ende so ins Mikrofon singt, ohne Musikeinsatz. Das war schon toll, ja. Ja, nächstes Jahr, wir beginnen lustigerweise das Jahr mit mit zwei neuen Songs von Mai Kuraki. Ein bisschen was Besonderes. Sie baut ihren Weltrekord aus mit Bada Iru no Jinsei und dem Ending Kimi to Koi no Mama de Owara nai Itsumo Yume no Mama ja Ira Renai. Das ist ja schon fast sein Ending. Das ist der ganze Song wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, danke Mai Kuraki. Das hätte Kimi to Koi jetzt doch auch getan. Ein neuer Weltrekord, der längste Songtitel überhaupt. Mit Kimi fangen ja eigentlich relativ viele Songs auch im Ending-Bereich an. Kimi no, Kimi to, Kimi, nicht Raikönnen, aber der passt auch. Ja, war schlecht, ich weiß. Aber das kam in meinem Kopf manchmal so vor. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall. Also Mai Kuraki hat ja eigentlich immer mit die besten, wenn nicht sogar die besten Openings und Endings beigesteuert. Von daher bin ich schon gespannt, was uns da nächstes Jahr erwarten wird, musikalisch und ja, videomäßig liegt ja mehr bei den Anime-Machern. Also für mich persönlich hat Mai Kuraki mit Revive Opening 25 den besten Conan-Song hingelegt und das beste Video, also da kann ich dir nur vollends zustimmen, ich würde Mai Kuraki auf die Nummer 1 tun. Ja, die 20er Openings waren tatsächlich noch eine große Hausnummer, auch für mich persönlich, also hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich auch auf die Mai Kuraki Openings und Endings, ist ja immer was Spezielles. Ja, Mai Kuraki gehört ja inzwischen auch zum Detective Conan Stammpersonal, muss man ja quasi sagen, ja. Ja, richtig, und deswegen bekommt sie jetzt auch in den Kyoto-Folgen ein kleines Cameo, dass sie selbst sprechen darf. Sie kam ja schon mal vor im Anime, aber ohne Sprechrolle, und jetzt darf sie auch nochmal selber ran und sich da auch noch verewigen. Was für sie sicherlich sehr schön ist, weil sie hat ja beim Weltrekord damals gesagt, sie hat Conan immer in der Highschool gelesen und das hat ihr auch durch schwierige Zeiten geholfen, und dass sie jetzt so stark Teil davon ist, von der Anime-Produktion, ist für sie persönlich natürlich bestimmt auch sehr, sehr schön. Und das freut uns ja auch bestimmt für sie. Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich habe mich schon damals, als sie das erste Mal im Anime aufgetreten ist und dann da habe ich Mai Kuraki gelesen, habe ich gedacht, boah, cool, die hat so viele Openings und Endings gemacht und jetzt kommt sie selber in dem Anime vor, und dabei hat sie ja noch gar nichts gesagt gehabt oder sagt ja da auch nichts, aber allein, dass sie halt da zu sehen war und dass Gosho sie da so eingebaut hat, also das fand ich schon toll. Und ja, mal schauen, was jetzt passiert. Vielleicht singt sie ja sogar in der Episode, ich weiß es nicht. Das kleine Cameo, meinst du? Ja, man darf doch. Ja, wir dürfen durchaus gespannt sein. Freue mich auch immer auf Mai Kuraki. Also ist natürlich schon eine Institution für die Conan-Zuschauer oder für Conan allgemein. Ja, kann uns, denke ich, freuen. Ja, das denke ich auch. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Japan-Teils bzw. des gesamten Jahresrückblicks angekommen. Ich hoffe, ihr hattet nochmal einen guten Überblick, was in diesem Jahr alles so passiert ist. Es ist natürlich immer mehr, als man denkt. Man denkt immer, ja, das Jahr beginnt so im Juli. Nein, es ist tatsächlich immer auch der Anfang des Jahres mit dabei. Ja, bleibt eigentlich gar nicht mehr zu viel zu sagen. Auch nächstes Jahr wird natürlich wieder spannend. Wir haben ja diverse Highlights, die auf uns zukommen. Natürlich schon am 1. Januar geht's los mit Episode 1 nochmal und das Verschwinden des Conan Edogawa bei ProSieben Max im Fernsehen. Das wird auf jeden Fall auch wieder ein großes Highlight. Das Verschwinden des Conan Edogawa ist ja die TV-Premiere des Specials, das man auch auf DVD und Blu-ray und bei Anime On Demand schon erwerben kann. Zudem geht es auch weiter mit zahlreichen neuen Manga bei Egmont. Ich glaube, Band 95 auf jeden Fall. Ich meine, der erscheint im März. Und wir haben noch die zwei Sonderbände, Double Face und Dead or Alive, die im Laufe des Jahres kommen. Ja, und Japan natürlich, Film 23. Das wird auch wieder ein Highlight, hoffe ich zumindest. Genauso kommen natürlich auch die Gosho Aoyama Selection of Short Stories. Ach, dieser Zungenbrecher. Bis es erscheint, hast es drauf. Ja, genau. Ich habe noch ein bisschen Zeit zu üben. Auf jeden Fall, das nächste Jahr wird auch wieder grandios. Und bei ProSieben Max werden natürlich auch noch weitere neue Folgen ausgestrahlt. Welche Folgen jede Woche kommen, das seht ihr bei uns auch natürlich auch auf conannews.org. Ja, bleibt zu hoffen, dass es dann auch wieder weitergeht. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmusik. Ja, soweit der Rückblick und der kleine Ausblick nach 2019. Es wird sicherlich noch einiges mehr passieren, aber das sehen wir dann. Wir hören uns ja wieder in weiteren News-Podcasts. Der erste kommt wie gewohnt erst im Februar. erster Sonntag im Monat ist immer News-Podcast-Zeit. Den könnt ihr dann hören, entweder auf connennews.org, auf Spotify sind wir jetzt auch zu finden, connennews.org/Spotify oder bei iTunes, das geht jetzt auch über connennews.org/iTunes. Zudem haben wir ein ConnenWiki, ConnenWiki.org, ConnenForum.org, ConnenNews.org, Twitter.com/ConnenNews, Facebook.com/ConnenNews, Instagram.com/ConnenNews, YouTube.com/ConnenNews, wo es die Podcasts übrigens auch gibt, auch diesen hier. Und das war's dann auch schon mit den Verweisen, hoffe ich zumindest. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr, dann hören wir uns sicherlich mit neuem Elan, neuer Energie wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Ja, dann verabschiede ich mich auch für dieses Jahr. Möchte nochmal einen großen Dank an ProSiebenMax und Kase aussprechen, dass wir jetzt die neuen Folgen sehen können. Das war letztes Jahr noch nicht der Fall bei unserem Jahresrückblick. Jetzt schon und lasst uns dieses Jahr in Erinnerung behalten und uns gemeinsam aufs neue Jahr freuen.